Ganz rechts von mir aus gesehen sitzt Professor Irene Dölling. Sie ist emeritierte Professorin von der Universität Potsdam. Dort war sie Professorin für Frauenforschung mit Schwerpunkten auf Geschlechterverhältnisse, Kulturtheorie und Bourdieu und natürlich noch andere Themen, die kannst du vielleicht auch noch selber ergänzen. Rechts von mir sitzt Moritz Markert, muss ich vielleicht nicht noch vorstellen, Professor, APL-Professor an dieser Universität und einer der letzten, die hier noch Veranstaltungen im Bereich kritische Psychologie anbieten und frisch sein Buch zur Einführung in die kritische Psychologie am Buchtisch zu erhalten. Links von mir sitzt Mario Candeias, er ist Referent für Kapitalismuskritik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und unter anderem Mitglied in der Redaktion des Arguments und der Zeitschrift Luxemburg. Ja, mich kennt ihr, glaube ich, auch schon. Mein Name ist Christina Keindl und ich mache die Moderation heute, wie ihr merkt. Ganz kurz vielleicht zur Einleitung dieses Tages, was sozusagen die theoretischen und konzeptionellen Fragestellungen sind. Die Frage, wie sich sozusagen Struktur und Handlung, wie sich gesellschaftliche Analysen und Subjektwissenschaften zusammenfinden oder ergänzen können oder in welchem Verhältnis sie stehen, ohne gegenseitig sich zu reduzieren, sagen darauf, das ist eine der wichtigen Fragen der kritischen Psychologie, wie auch einiger anderen emanzipatorischen Subjektwissenschaften. Also eine Reduktion der subjektiven Dimension zum Beispiel wäre, wenn man individuelles Handeln ableitet, unmittelbar aus gesellschaftlichen Strukturen oder auch nur aus den Bedingungen einer Experimentanordnung. Und die Frage ist, wie kann man das Handeln von Menschen so denken, dass der Umstand, dass sie die Bedingungen und Verhältnisse, in denen sie leben, selber mitschaffen, ebenfalls theoretisch denken kann und auch begreifen kann. Und auf der anderen Seite aber auch die strukturellen Mächtigkeiten der gesellschaftlichen Anordnung, der Umstand, dass Gesellschaft und Strukturen immer etwas sind, was wir im Leben schon vorfinden, wenn wir dort hineingeboren werden und das sagen insofern auch nicht unbedeutend ist für unsere Art zu leben und zu handeln, wie also diese beiden Fragen zusammengedacht werden können. Dabei ist die Herausforderung natürlich auch, dass sozusagen diesen Zusammenhang auch theoretisch als Zusammenhang abzubilden und nicht einen eklektizistischen Ausweg zu finden, indem man sozusagen eine Großtheorie für die Gesellschaft und eine andere Großtheorie für die Subjekte hat und dann sagt, jetzt schmeißen wir das mal alles zusammen und schütteln ordentlich durch. In der Geschichte der kritischen Psychologie gab es verschiedene Punkte, an denen die Frage, welche Rolle spielen denn Gesellschaftsanalysen, in speziell Marxismus, für die kritische Psychologie aufgeworfen worden sind. Und an dieser unterschiedlichen Art, wie die Frage aufgeworfen wird, zeigt sie auch ein bisschen einen Wandel der Zeit. In den 70er Jahren gab es stärker den Streit von Seiten von Leuten, die auf die Strukturtheorie die strukturtheoretische Seite des Marxismus verwiesen haben, die gesagt haben, innerhalb des Marxismus bedarf es keiner weiteren Subjektwissenschaft, weil sozusagen die Analyse der Verhältnisse, in der die Menschen leben, bereits genügend über sie aussagt. Das hatte oft sozusagen den Hintergrund, dass es eine verkürzte Rezeption der sechsten Feuerbach-These gab, die bekanntlich heißt, dass das Wesen des Menschen in seiner Wirklichkeit die, das Ensemble der gesellschaftlichen das Wesen der Menschen in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist und vielfach sozusagen zu kurz rezipiert wurde dieser Satz zu einer Art marxistischer Milieutheorie, in der dann plötzlich nicht das Wesen des Menschen, sondern der einzelne Mensch als Schnittpunkt seiner Verhältnisse gedacht wurde. Dagegen wäre sozusagen das, was auch in der kritischen Psychologie als gesellschaftliche Natur gefasst wird, also das Wesen des Menschen im Sinne dieser Feuerbach-These. Also der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen, allerdings in welcher Art sich diese Gesellschaftlichkeit realisiert, lässt sich immer nur in konkreten Verhältnissen analysieren, in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen und dem konkreten Art darin zu agieren. Sozusagen. Das heißt, das ist eben kein Ableitungsgedanke, auch schon Marxismus nicht. Aber sozusagen jenseits dieser allgemeinen Aussage wäre ja die Überlegung oder war das Argument der kritischen Psychologie, gibt es noch sehr viel mehr Analysen zu betreiben, als dass damit schon alles gesagt wäre, nämlich genau diesen konkreten Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen konkreten Dimensionen und subjektiven Handeln, Leiden, Widersprüchen und so weiter. In diesem Sinne war auf dem ersten Kongress der kritischen Psychologie auch eine der Fragestellungen des, oder ein Referat von Holzkamp: Kann es im Rahmen des Marxismus eine kritische Psychologie geben, die kurz zusammengefasst mit Ja beantwortet worden ist. Und 20 Jahre später auf dem vierten Kongress kritische Psychologie in gewisser Weise die Frage mit einer anderen Betonung erneut gestellt worden ist, wo die Betonung aufgrund der veränderten Verhältnisse der Zeit stärker dahin ging zu sagen, kann es eine kritische Psychologie geben, die sich auf Marxismus bezieht, oder muss es überhaupt Marxismus im Rahmen der kritischen Psychologie geben? Auch diese Frage haben wir damals kurz gesagt mit Ja beantwortet, das war zumindest die These des Kongresses. Und gleichzeitig war ein Impetus des Kongresses zu sagen, das erschöpft sich nicht in einer Rezeption marxischer Analysen, sondern muss die jeweils konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse einholen. Deshalb hatten wir damals auch uns sehr stark auseinandergesetzt mit Analysen zu Globalisierung, Neoliberalismus, all das, wo wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir noch was aufzuholen hatten. Und entsprechend steht auch heute sozusagen die Frage erneut, einerseits allgemein, also wie steht es um die Bedeutung gesellschaftstheoretischer Analysen für die kritische Psychologie? Auch andersrum, welche Bedeutung haben eigentlich subjektwissenschaftliche Überlegungen für Gesellschaftstheorie, Gesellschaftsanalysen, auch politische Praxis? Und schließlich, wie wird diese Frage in Ansätzen behandelt, die sich die Frage stellen, aber andere Antworten gefunden haben als die kritische Psychologie? Und natürlich ist die Frage, was sind eigentlich die konkreten Dimensionen, um die es heute gehen muss in diesem neoliberalen, krisenbesetzten Kapitalismus? Was sind sozusagen allgemeine Dimensionen oder konkrete Verhältnisse, die in der Subjektwissenschaft reflektiert werden müssen und sozusagen zum Ausgangspunkt unseres Arbeitens oder den Rahmen unseres Arbeitens bilden? Genau, das sagen ganz grob zur Einleitung. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, wie das immer so gedacht ist, sozusagen am Anfang erläutern noch, was am Tag noch kommt zu den Themen, weil die Idee wäre immer ist, dass sozusagen Fragestellungen, die im Auftaktpodium aufgeworfen werden, in Arbeitsgruppen vertieft werden können oder nochmal angegangen werden. Insofern ganz kurz, es wird zu der Frage sozusagen von Bourdieus Analysen und das Verhältnis zu kritischer Psychologie, Subjektwissenschaft, aber auch empirischen Analysen zur Frage der Veränderung von Subjektanforderungen in der Arbeit und im Sozialstaat einen Workshop geben, der um 14.30 Uhr beginnt. Mit Irene Dörling wird da weiter zur Diskussion zur Verfügung stehen. Susanne Völker wird aus ihrer Arbeit erzählen und Michael. Ein bisschen lauter ein. Okay. Und Michael Zander wird sich die Frage stellen, wie das Verhältnis von kritischer Psychologie und Bourdieuschen Analysen zum Habitus zu denken ist. Dann wird ein Workshop sich mit der Frage befassen, was Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse und der Lebensweisen bedeutet und welche neuen Formen von kollektivem Handeln, von Solidarität es darin geben kann. Der wird von Mario Candeias und Katharina Schmalstieg bestritten. Es wird einen Workshop geben, der von Frieda Otto Wolf gemacht wird, der hier Professor, Privatdozent an dem Philosophischen Institut ist und der die Frage sozusagen nach der Bedeutung von Struktur und Handeln in der marxischen Diskussion oder in den marxischen Analysen nachgehen wird. Es wird einen längeren Workshop geben, der sozusagen nochmal sehr genau die Positionen innerhalb der kritischen Psychologie diskutieren will, wo sich konkret auf Marxismus, auf die Diskussionen, die hier schon zum Teil ein bisschen angerissen worden sind, wie ist der Stellenwert der Bezüge auf dialektischen Materialismus in der Grundlegung der Psychologie einzuschätzen? Wo genau kommen empirische, historische Analysen in die Kategorien der kritischen Psychologie rein? Das ist ein bisschen, also sagen wir mal so, das wird wahrscheinlich kein Einführungsworkshop sein. Aber ihr seid alle herzlich eingeladen, da hinzukommen. Da werden Moritz und ich und Stefan Meritz und Martin Fries diskutieren. Schließlich wird Dennis Fox, emeritierter Professor aus den USA, der dort Critical Psychology macht, sozusagen einen Workshop anbieten, in dem er einen Überblick gibt über die verschiedenen Ansätze in den USA und Kanada, die mit zum Teil deutlich anderen Voraussetzungen als jetzt unsere Vorstellung von kritischer Psychologie dort lehren und wird ein bisschen skizzieren, was denn sozusagen, wie das Diskursfeld dort aufgestellt ist. Der Workshop wird in Englisch sein, also es wird wahrscheinlich eine Flüsterübersetzung geben, aber wenn ihr so das Gefühl habt, ihr könnt da gar keinen Einstieg in die englische Sprache finden, ist das wahrscheinlich relativ anstrengend. Und dann wird es einen Workshop geben, den Adrian Mengal macht, zur Diskussion sozusagen, gibt es eigentlich Anknüpfungspunkte in der Anerkennungstheorie von Axel Honneth zur kritischen Psychologie. Schließlich sozusagen ein bisschen quer zu der Logik dieses Tages gibt es den Workshop Do It Yourself, also die Frage, wie organisiert man eigentlich Einführungsworkshops oder wie eignet man sich die kritische Psychologie an und was für Möglichkeiten der Vernetzung verschiedener studentischer Initiativen gibt es. Habe ich richtig dargestellt, oder? Ungefähr. Genau. Und am Abend wird es anders als an anderen Tagen ein Podium geben, das sich das sozusagen jetzt nicht so sehr auf diese gesellschaftstheoretische Diskussion sich bezieht, sondern in Memoriam an Erich Wulff, der verstorben ist im vergangenen Jahr, sozusagen seinen Ansatz der sozialpsychiatrischen, wie soll man sagen, Rezeption der kritischen Psychologie, was kann man damit denken, aber auch was ist sozusagen seine, was ist die Bedeutung seiner Arbeit in diesem Feld sozusagen darstellen wird. Dafür gibt es ein Podium, das zähle ich jetzt nicht auf, das seht ihr alles im Programm. Okay, gibt es Fragen dazu von eurer Seite? Gut, dann würde ich Morus bitten, mit seinem Beitrag zu eröffnen. Wir haben jetzt sozusagen drei Vorträge und dann geht es in die Diskussion. Wir haben ja einigermaßen bequem Zeit, ist meine Wahrnehmung zumindest. Ja, rechts von mir eine Soziologin, links von mir ein Ökonom. Da will ich ein bisschen sehr auf die Psychologie abheben und wie der mir ja angetragene Titel Kritische Psychologie und marxistische Gesellschaftstheorie zeigt, ist die kritische Psychologie keine Gesellschaftstheorie, sondern sie ist eben ein psychologischer Ansatz. Sie ist auch keine allgemeine Soziopsychologie und auch keine Art Gesellschaftstheorie im psychologischen Gewande, wie das Klaus Holzkamp formulierte. In gewisser Weise war die kritische Psychologie davon mal infiziert, sozusagen als Kinderkrankheit, wenn ich mal diesen Ausdruck von Lenin aufgreifen darf. Und zwar vor dem Hintergrund, als es darum ging, die Gesellschaftsferne der traditionellen, besser der experimentell-statistischen orientierten Psychologie zu überwinden. Wobei man natürlich sagen muss, das Vorhandensein gesellschaftlicher Bedingungen wird von keinem mir bekannten Psychologen oder keiner mir bekannten Psychologin bestritten. Die Frage ist nur, inwieweit bzw. wie diese gesellschaftlichen Bedingungen historisch konkret in die Theorie und Begriffsbildung der Psychologie eingehen. Zu dieser Kinderkrankheit hat sich Klaus Holzkamp 1984 selbstkritisch geäußert, und zwar in seinem nach wie vor lesenswerten Aufsatz Kritische Psychologie und Phänomenologie. Diese Kinderkrankheit bestand darin, objektive Anforderungen, die in der Gesellschaft gestellt werden, mit deren subjektiven Erfüllung kurz zu schließen. Das, sagt Holzkamp, ist aber falsch, weil, und soweit Aussagen über Anforderungen bereits, zitiere, als Charakteristikum der unmittelbaren Erfahrung und Befindlichkeit der Individuen missdeutet wurden. Dann ist nämlich, geht es weiter, die Frage nach der Vermittlung von Anforderungen und der Situation und Befindlichkeit von Individuen, die ja einbezogen sind, schon ist die Frage schon mit einer Antwort gleichgesetzt und damit als Frage unsichtbar geworden. So ähnlich habe ich das übrigens auch bei Alfred Krovozai gelesen, der leider gar nicht hier ist, der geschrieben hat, 2010, dass man nicht von bestimmten äußeren, das heißt sozialen Bedingungen, ohne weiteres auf eine bestimmte psychische Entwicklung oder Struktur schließen kann. Wenn wir also nach dem Verhältnis von kritischer Psychologie und marxistischer Gesellschaftstheorie fragen, muss es darum gehen, dass die Frage der Vermittlung gesellschaftlicher und individueller Reproduktion als spezifisch kritisch-psychologische Fragestellung besonders gut und besonders deutlich wird. Zunächst muss ich aber noch kurz anreißen, was es mit dem Bezug, und da hat ja Christina schon ein bisschen vorher arbeitet, was es mit dem Bezug der kritischen Psychologie auf marxistische Gesellschaftstheorie eigentlich auf sich hat. Die kritische Psychologie ist ja entstanden in der Rezeption und auch in der Reflexion der Wissenschafts- und Gesellschaftskritik der Studentenbewegung beziehungsweise der marxistischen Bezüge dieser Studentenbewegung. Damals war der Marxismus in Mode, was Holzkamp so ausdrückte, da liefen alle möglichen Leute mit, die das einfach ganz schön fanden. Heute ist der Marxismus nicht mehr in Mode und Modebewusste haben sich mittlerweile umorientiert. Aber das ist so, dass der Marxismus keine Mode ist. Ohne Bezüge auf die Traditionen marxischen Denkens wäre die Herausarbeitung der Historizität des Psychischen ebenso wenig möglich gewesen wie die spezifische Kritik an der Anpassungsfunktion, die die Psychologie in dieser Gesellschaft als Kapitalismus hat. Insofern lässt sich, glaube ich, nach wie vor sagen, die kritische Psychologie ist marxistisch oder sie ist nicht. Es gibt jede Menge Critical Psychologies, die nicht marxistisch sind, aber unsere ist marxistisch. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht notwendig wäre, zu diskutieren, was Marxismus heute bedeutet. Im Gegenteil, das wird ja auch Teil dieses Tages sein. Kapitalismus ist bekanntlich ein sehr globaler Begriff, für eine Produktionsweise mit folgenden Eigenarten sehr grob charakterisiert. Warenproduktion, Marktwirtschaft, Investition von Kapital, Lohnarbeit und Profit mit einer von der Herrschaft des Kapitals bedingten sozialen, politischen, rechtlichen und kulturellen Verhältnissen der Gesellschaftsordnung. So hat das Küttler im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus bündig zusammengefasst. Maß und Ziel der Produktion ist Profit und nicht die Befriedigung gesellschaftlicher oder individueller Bedürfnisse. Es gibt, wie gesagt, selbst Gesellschaftskonzeptionen, die anderes akzentuieren. Für die kritische Psychologie war und ist aber diese Konzeption zentral. Und es geht darum, diese gerade erwähnten Begriffe und die Realität, die damit verbunden ist, nicht wie Naturtatsachen zu behandeln, sondern sie in historisch-emanzipatorischer Perspektive zu kritisieren. Auf psychologischer Ebene heißt das eben zu analysieren, was es für die Menschen heißt, wenn sie sich in diesen Praxis- und Denkformen bewegen, wie sie das tun und was sie davon haben. Und was sie davon haben, wenn sie vielleicht verändert in die Verhältnisse eingreifen. Dazu ist es jetzt in psychologischer Perspektive erforderlich, die gesellschaftlichen Bedingungen als ein Ensemble von Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbehinderungen zu begreifen, Möglichkeiten und Behinderungen, zu denen sich die Menschen verhalten können und natürlich in gewisser Weise auch verhalten müssen. Zentral ist hier die doppelte Möglichkeit. Das ist aber nicht zu verstehen als universale Wahlmöglichkeit wie Tee oder Kaffee oder gehen wir zu mir oder gehen wir zu dir, sondern es ist bezogen auf Herrschaftsverhältnisse und die Alternative von Anpassung und Widerstand. Im Kapitalismus gefasst als das Verhältnis von restriktiver und verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Diese Begriffe sind gedacht als Angebote, das eigene Denken, Empfinden und Handeln zu analysieren, und zwar eben vor allem im Spannungsfeld von Anpassung und Widerstand. Im Ergebnis ist das übrigens alles andere als einfach, denn wenn es einfach wäre, bräuchten wir die kritische Psychologie nicht und könnten alle nach Hause gehen. So, das hierbei zentrale, die hierbei zentrale kritisch-psychologische Kategorie ist die der Handlungsfähigkeit, die eben die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis von diesen Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen richtet, und zwar unter dem Aspekt, wie sie mit Herrschafts- und Machtverhältnissen vermittelt sind, beziehungsweise wie diese gesellschaftlichen Herrschaftskonstellationen bis in die Poren der individuellen Lebensbewältigung eindringen, sei dies den Einzelnen bewusst oder nicht. Psychologisch interessant ist daran vor allem die Frage, warum es denn subjektiv funktional ist und sein kann, auf die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten zu verzichten und sich mit gegebenen Verhältnissen zufrieden zu geben und sich damit zu arrangieren. Das heißt, diese Frage zielt auf die subjektive Funktionalität eines Handelns, in dem letztlich die Bedingungen gestützt werden, unter denen das jeweilige Individuum leidet, wo es nicht mit zufrieden ist, also wo es sich stützt, indem es sich nicht wehrt. Aufzuschlüsseln ist hier also grundsätzlich, wie und warum die betreffenden Handlungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen, welche Risiken sie scheuen, inwieweit ihnen die Gefahren, die an sich wären, ja auch mit sich bringen kann, größer erscheinen als die Perspektiven, die es eröffnen könnte. Es sind so Fragen wie, welche bisherigen Erfahrungen haben Sie zu den jeweiligen Einschätzungen kommen lassen? Welche ideologischen Angebote werden Ihnen gemacht? wie werden renitente Handlungsimpulse abgewehrt? Welche sozialen Unterstützungen oder auch Hemmnisse liegen vor? Welche Kompromisse, auf wessen Kosten werden geschlossen? Welche Erfahrungen führen zu welchen Resignationen? Ist mir der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach? Warum werte ich die ab, die politisch aktiv werden? Welchen Emotionen fühle ich mich ausgeliefert? Welche meine ich wie kontrollieren zu müssen? Welche werden mir als unangemessen angedient? Welche Emotionen soll ich verbergen? Welche darf ich ausleben? Welche soll ich äußern? Im Ergebnis, wie gesagt, ist das nicht einfach, was daran liegt, dass auch die erwähnte restriktive Handlungsfähigkeit ja eben Handlungsfähigkeit ist. Das heißt ja nicht restriktive Handlungsunfähigkeit, sondern restriktive Handlungsfähigkeit. Man kommt damit irgendwie durch. So, zurück zum Kapitalismus, der ja ein Begriff ist, der sehr verschiedene Phasen gesellschaftlicher Entwicklung übergreift und der sehr verschiedene Ausprägungen hat. Wenn man also wissen will, was hier und heute die Anforderungen sind, mit denen sich die Menschen in ihren jeweiligen Lagen auseinandersetzen müssen, muss man das zur Kenntnis nehmen, was gesellschaftstheoretische Analysen dazu herausgefunden haben bzw. herausfinden. In der Grundlegung der Psychologie ist das definitiv nicht der Fall. Hier werden psychische Aspekte des Lebens im Kapitalismus auf dessen allgemeinste Strukturmerkmale, also nicht auf irgendwelche aktuellen Verhältnisse bezogen. Ich will das mal am Beispiel der Emotionen ein klein wenig erläutern, was ich da meine. Was die Analyse der Spezifik von Emotionen und Doppeldeutigkeiten im Marxismus angeht, hat Karl Marx schon 1844, das heißt also vor, wenn man zurückrechnet, genau 166 Jahren, mit seiner Formulierung vom liebenswürdigsten Schein, mit dem andere geprellt werden, geschrieben. Das kennen wir, glaube ich, alle bis heute. Jeder, der gebrauchten Waren nicht gekauft hat. Beispiele dafür hat Otto Meyer 1976 in seinen Untersuchungen über Empathie im kapitalistischen und, wie er schreibt später, im spätkapitalistischen Reproduktionsprozess vorgelegt. 1983 veröffentlichte Ali Hochschild ihre Analysen über Gefühlsmanagement, exemplarisch von Stewardessen. Im selben Jahr resümierte Holzkamp die emotionalen Aspekte von Instrumentalbeziehungen, in denen Gefühle verborgen und demonstriert werden. Gemeinsam ist diesen Analysen, die aus durchaus unterschiedlichen theoretischen Bezügen stammen, die Frage nach den psychischen Kosten des liebenswürdigsten Scheins, von dem Marx gesprochen hat. Ob und wie Gefühle beruflich demonstriert oder verborgen, auf jeden Fall kontrolliert werden müssen. Und wie weit die Betroffenen die entsprechenden Widersprüche begreifen. An Hochschilds Analysen, auf die ich durch Christina Keindl gekommen bin, fand ich zum Beispiel interessant, wie sie bei den Stewardessen von Delta Airlines und weiteren Fluglinien zeigte, wie diese den liebenswürdigsten Schein gerade nicht als Schein erscheinen lassen sollen, sondern die Liebenswürdigkeit wirklich empfinden sollen. Wer allerdings schon einmal mit Ryanair geflogen ist, der weiß, dass das offenbar kein allgemeines Modell ist. Denn da wird das Gerangel um die Plätze als freie Platzwahl ideologisiert, bei der die Flugbegleiterinnen eher die Rolle von Dompteuren und Domptösen spielen. Also zu verstehen, wie die Funktionalisierung von Emotionen konkret funktioniert, dazu gehört Gesellschaftstheorie, marxistische Gesellschaftstheorie, insoweit, wie sie die gesellschaftlichen Anordnungen aufzeigen kann, in denen wir uns bewegen müssen. Also die gesellschaftlichen Hintergründe und die Funktion beispielsweise der zunehmenden Eigenverantwortung, die uns angedient wird, oder die Realität und Ideologisierung des Abbaus des sozialen Errungenschaften oder beispielsweise auf mich bezogen Veränderungen im Hochschulbereich, die auf größere Kontrolle der Studierenden hinauslaufen. Man kann mit oder aus solchen Analysen die beabsichtigten psychologischen Aspekte herausarbeiten. Man kann hypothetisch Handlungs- und Begründungsmuster entwerfen. Man kann auch sagen, dass sich mit sogenannten Subjektanforderungen auch Subjektkonstitutionen ergeben. Aus meiner Sicht sind das alles Homunkuli und Kunstfiguren. Soweit der subjektwissenschaftliche Umstand verfehlt wird, dass gesellschaftliche Zustände zwar bestimmte Verhaltensweisen nahelegen, aber nicht determinieren. Auf einer subjektwissenschaftlichen Ebene ist man damit nicht. Ebenso wenig nicht, wenn man zum Beispiel positives Denken propagiert. Da komme ich am Schluss noch drauf zurück. Also ich habe hier zum Beispiel vor der Anforderung, Anwesenheitslisten zu führen seit vielen Jahren. Ich tue es einfach nicht. Das heißt, ich mache es einfach nicht und es hat bislang noch niemand interessiert. Aber die Anforderung ist da, ich tue es trotzdem nicht. Also diese Differenz ist vielleicht noch nicht uninteressant. Der psychologische Erkenntnisweg ist also nicht der in der zunehmenden Konkretisierung allgemeiner Bedingungen auf das Problem hin, sondern umgekehrt der Weg von ungelösten Aspekten des Problems hin zu den Bedingungen, die für die Analyse und Lösung des Problems von Bedeutung sein können. In diesem Sinne ist das Vorgehen also problemzentriert. Welche Bedingungen das sind, die man auflesen muss, ist eine Frage des jeweiligen Forschungsprozesses und nicht unabhängig von ihm zu beantworten. Lorenz Huck, Ulrike Eichinger, Jan Ahlert, Sebastian Schubert, Sandra Jankowski sind einige von denen, die in letzter Zeit Dissertationen, Monographien und Diplomarbeiten aus unserem Zusammenhang vorgelegt haben, in denen ersichtlich ist, wie sehr verschieden Leute auf Bedingungen reagieren, welche Spielräume sie bei Bedingungen sehen, aber auch, wo sie zum Teil keine Spielräume mehr sehen, beispielsweise in der Arbeit von Jan Ahlert über Leiharbeiter. Zum Schluss möchte ich, was vielleicht den einen oder anderen verwundert, noch auf die Klebrigkeit der Libido kommen. Das ist eine Formulierung, die auch Porozza verwendet hat. Der findet, dass das eine sehr schöne Formulierung ist. Ich bin da nicht so ganz sicher. Aber jedenfalls die Klebrigkeit der Libido, auf die sich Porozza bezieht, wenn er meint, dass Phasen des Kapitalismus mit dem historischen Wandel von Subjektivitätsformen, die mit der Psychoanalyse zu erfassen seien, nicht kompatibel seien. Kritisch-psychologisch würde ich das so sagen. Die Geschichtlichkeit des Psychischen ist insgesamt von einer anderen Größenordnung als die von Gesellschaftsformationen. Kleine Andeutung nur, Semi-Erratik der Wahrnehmung, Verfügbarkeitsheuristiken, Widerspruchseliminierungen, Kategorisierungen konkretisieren sich zwar im Hier und Jetzt, sie sind aber sicherlich nicht allein formationsspezifisch zu begreifen, auch wenn sie herrschaftstechnisch nützlich sein mögen. An der gesellschaftskritischen wie gesellschaftstheoretisch informierten subjektwissenschaftlichen Psychologie bieten sich hier, glaube ich, noch eine ganze Reihe Forschungsfelder. Ganz zum Schluss möchte ich noch eine kleine Geschichte von Barbara Ehrenreich zum positiven Denken erwähnen und wie das positive Denken funktioniert. Und zwar ist die am Sonntag im Tagesspiegel interviewt worden, auf einer ganzen Seite. Das ist eine Frau, die ein bisschen undercover in den USA auch geguckt hat, wie die Leute hingetrimmt werden auf die subjektiven Funktionalitäten im Neoliberalismus. Und die erzählte auch von diesem positiven Denken. Und dann fragt der Interviewer, haben Sie das selber auch schon mal ausprobiert, ob das klappt? Sagt sie, ja, vor ein paar Jahren wurde meine Brieftasche gestohlen. Es war an einem Sonntag in London. Ich hatte großen Hunger. Ich war umgeben von Hotels und Restaurants, wo man nur bezahlen kann, nur bar bezahlen kann. Also habe ich genau das getan, was die immer predigen. Ich habe mir vorgestellt, dass mein Geldbeutel in der Tasche ist, wenn ich sie jetzt öffne, und ich habe mich total darauf konzentriert. Und, fragt der Interviewer, er war nicht drin. Dankeschön, das war's. Ja, der Übergang ist jetzt vielleicht ein bisschen abrupt, weil also ich bin ja schon angekündigt worden als Soziologin. Wir haben ja jetzt also hier von der Psychologie vor allen Dingen gehört. Und ich möchte einen Ansatz vorstellen, der sozusagen diese Gegenüberstellung von Struktur und Handlung, von Gesellschaft und Subjekten, Subjektivierungen und so weiter begrifflich und konzeptionell ziemlich vermeidet, also die Praxeologie von Bourdieu. Es ist ja, das hat Christina Keindl schon gesagt, eine soziologische Binsenweisheit, dass die soziale Welt durch das Handeln von Menschen hervorgebracht wird und beständig am Leben gehalten wird. Auf die Frage allerdings, wie Humi Baba es mal formuliert hat, das Neue in die Welt kommt, welchen Platz in soziologischen Theorien die geronnenen Ergebnisse menschlichen Handelns, also Strukturen, Verhältnisse, der gegenständliche gebaute Raum und so weiter, in welchem Verhältnis sie also zu Tätigkeiten bzw. dem subjektiven Faktor einnehmen oder auch, wie beides, also Struktur und Handeln, nach gängigen Termini begrifflich gefasst und zueinander in Beziehung gesetzt werden. Auf diese Fragen werden in der Soziologie bis heute sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Gesellschaft und Individuum, Struktur und Handlung werden oft begrifflich als Gegensätze gedacht, das schien mir jetzt auch hier so ein bisschen anzuklingen, die dann konzeptionell zueinander vermittelt werden müssen, was schon Norbert Elias als grundlegendes Manko soziologischer Theorien moniert hat. Das hat meist zur Folge, dass entweder die Determiniertheit durch die Strukturen Verhältnisse oder die Entscheidungsfreiheit der Subjekte als das Primäre gesetzt werden. Pierre Bourdieu nun gehört zu den Soziologen, die, wie er sagt, die wissenschaftlich absurde Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft kritisieren und die begrifflichen Verfestigungen von Struktur und Handeln oder auch von Mikro und Makro in ihren Konzepten zu überwinden suchen. Bourdieu grenzt sich zum einen ab von strukturfunktionalistischen Konzepten, in denen die Akteure als bloße Ausführende, als, wie er sagt, bloße Träger der Struktur konstruiert werden, und er grenzt sich entsprechend ab von einer, wie er es nennt, objektivistischen Erkenntnisweise, die unterstellt, die Menschen würden nach den Prinzipien und Begriffen handeln, die die Wissenschaft für die Erkenntnis der sozialen Welt entwickelt hat. Und er grenzt sich zum anderen ab von phänomenologischen Konzepten, wie etwa der Ethnomethodologie, die sich mit großer Intensität auf die Analyse dessen einlassen, wie Menschen praktisch in ihren unmittelbaren Interaktionen die soziale Welt hervorbringen. Aber, und darin sieht Bourdieu die Grenzen der phänomenologischen Erkenntnis, wie er das nennt, sie tun dies, wie er sagt, ohne sich die Mittel zu verschaffen, zu erklären, woher die Klassifikationen, die Denk- und Wahrnehmungsmuster kommen, mit denen die Akteure ihr soziales Dasein in einer Regelmäßigkeit und Selbstverständlichkeit praktisch herstellen. Mit anderen Worten, es mangelt den phänomenologischen Konzepten an Erkenntnissen über die historische Genese der sozialen Bedingungen, Zitat, unter denen die soziale Welt als sich von selbst Verstehende erfahren werden kann. Bourdieu will die Grenzen beider soziologischer Erkenntnisweisen in seiner Praxeologie oder wie er es nennt, seiner praxeologischen Erkenntnis überwinden. Und er hat dafür insbesondere die Begriffe Feld und Habitus entwickelt. Ich hatte hier noch ein bisschen was zu seiner Person, aber das schenke ich mir jetzt mal. Kann notfalls nachgetragen werden. Ich möchte also im Folgenden mit dem Verweis darauf, dass seine wesentlichen Begriffe Feld und Habitus sind, thesenartig, ich glaube in 6 Punkten zusammenfassen, welches die Grundzüge seiner Praxeologie sind. Erstens, anknüpfend an Marxens Thesen über Feuerbach, die ja schon erwähnt wurden, sieht Bourdieu die Notwendigkeit, eine materialistische Theorie zu konstruieren, die der, wie er sagt, tätigen Seite der praktischen Erkenntnis hinreichend Beachtung schenkt. Das ist für ihn eine Theorie, die den Akteuren, Zitat, eine generierende und einigende, konstruierende und einteilende Macht am Ende zubilligt und diese Macht zugleich als eine sozial geschaffene Fähigkeit begreift, die soziale Wirklichkeit zu schaffen. Also als eine Macht, die eine soziale Fähigkeit ist, eine soziale Wirklichkeit zu schaffen. Diese Macht ist für ihn nicht die Fähigkeit eines transzendentalen Subjekts, sondern, wie er sagt, die eines sozial geschaffenen Körpers, der sozial geschaffene und im Verlauf einer räumlich und zeitlich situierten Erfahrung erworbene Grundprinzipien in die Praxis umsetzt. Der Begriff des Habitus ist für Bourdieu geeignet, diesen Zusammenhang zu fassen. Er ist daher zentral für seine Praxeologie. Mittels des Habitus-Begriffs kann die Praxis, wie er sagt, eine aktive, schöpferische Dimension gegeben werden. Das heißt, er ermöglicht, Praxis weder als Objekt zu behandeln, noch sie auf gelebte Erfahrung zu reduzieren. Zweitens, Akteure handeln mit einem praktischen Sinn für die Gegebenheiten und Anforderungen der sozialen Welt, in der sie sich bewegen. Und das ist wirklich wörtlich zu meinen, sich bewegen. Dieser praktische Sinn gründet in ihrem Habitus, in dem, wie Bourdieu sagt, Modus operandi oder dem System dauerhafter und übertragbarer Dispositionen, von Klassifikationen, von Wertungs- und Deutungsmustern, die im praktischen Handeln als Orientierung und als Organisationsprinzip wirksam werden. Marx forderte in seinen Feuerbach-Thesen die sinnliche Dimension gegenständlich-menschlicher Tätigkeit oder der sinnlichen Dimension gegenständlich-menschlicher Tätigkeit Rechnung zu tragen. Und Bourdieu macht meines Erachtens mit seinem Habitusbegriff dafür ein konzeptionelles Angebot. Der Habitus als Modus operandi ist eine, wie er sagt, körperliche Erkenntnis, die ein praktisches Erfassen der Welt sichert, ein Gewohnheitssinn, der sich durch das praktische Bewegen des physischen Körpers in einem sozialen Raum oder in den Feldern des sozialen Raumes herausbildet. Und er ermöglicht, aus einer Situation heraus deren Bedeutung zu erfassen und angemessen zu reagieren. Bourdieu hat dies sehr anschaulich am Beispiel der gegenständlichen und symbolischen Ordnung des kabylischen Hauses und der für beide Geschlechter angemessenen Bewegungen und Tätigkeiten in diesem kabylischen Haus gezeigt, also nachlesbar etwa im Entwurf einer Theorie der Praxis oder im sozialen Sinn. Der praktische Sinn ist eine Erkenntnis, die der Welt in der unmittelbaren, konkreten Situation zugewandt ist, der also im praktischen Handlungsvollzug seine Wirkung entfaltet. Bourdieus Subjektverständnis gründet in seiner soziologischen Konstruktion des praktischen Sinns und des Habitus. Für Bourdieu sind die Akteure dezidiert keine rational Handelnden, ihre Ziele und eingesetzten Mittel bewusst reflektierenden, Kosten und Nutzen kühl abwägenden und berechnenden Subjekte. Vielmehr agieren sie mittels ihres einverleibten Habitus, eben körperlicher Erkenntnis, ihres einverleibten Habitus regelhaft, meist ohne sich, jedenfalls in der konkreten praktischen Situation, dieser Regeln bewusst zu sein. Der Habitus ist durch Einübung, durch praktische Einübung in einem sozialen gestalteten Raum zu einem Gewohnheitssinn geworden, der sich eben in vielen Fällen praktisch bewährt hat, dessen Regeln nicht reflektiert, sondern einer Situation angemessen erfolgreich eingesetzt werden. Und das hat Bourdieu auch dazu veranlasst, in Anlehnung an Leibniz davon zu sprechen, dass drei Viertel der menschlichen Handlungen empirisch, das heißt unreflektiert, quasi automatisch ablaufen. Demzufolge, so Bourdieu, ist der Akteur nie ganz Subjekt seiner Praxis. Dennoch sind die Akteure für Bourdieu keine, mit Harold Garfinkel gesprochen, judgmental dopes, das heißt also keine Trottel ohne Urteilskraft, die quasi blind, reflexhaft und unveränderlich mittels ihrer Habitus die gegebene Ordnung der sozialen Welt reproduzieren. Bevor ich genauer ausführe, wie Bourdieu das begründet, muss zunächst erläutert werden, wie er den Zusammenhang von Habitus und sozialer Welt konstruiert. Denn Habitus ist für ihn, das kann man eben nur nacheinander darstellen, aber eigentlich kann man das nicht also auseinanderreißen, Habitus ist für ihn nicht ohne den Begriff des Feldes zu denken. Drittens also, für Bourdieu gibt es zwei Existenzweisen oder Zustände des Sozialen, also er unterscheidet eben nicht zwischen Individuum und Gesellschaft, sondern zwei Existenzweisen des Sozialen, das sind die im Handeln zusammenspielen, diese beiden Existenzweisen. Das sind die zum Körper gewordene und die zum Ding gewordene Geschichte. Indem Menschen durch ihr praktisches Sein in der sozialen Welt, genauer gesagt in den ihnen zugänglichen sozialen Feldern, Klassifikationen, Visions- und Divisions-, also Wahrnehmungs- und Teilungsprinzipien, die selbst ein kollektives Ergebnis lang bewährter Formen von praktischen Erfahrungen sind, indem sie sich also diese aneignen und einverleiben, werden sie zu einem geschichtlich gewordenen Habitus. Also Habitus ist nicht eine soziale Fähigkeit, die die Subjekte als solche haben, sondern das ist etwas Geschichtliches geworden, geschichtlich Gewordenes. Und indem sie also diesen geschichtlich gewordenen Habitus ausbilden, entsteht zwischen beiden Existenzweisen des Sozialen, Zitat Bourdieu, zwischen diesen beiden Verwirklichungsformen der Geschichte eine Beziehung fast magischer Teilhabe. Zitat Ende. Beide Existenzweisen des Sozialen stehen im Verhältnis der Homologie, also der Entsprechung zueinander, wodurch sich die beinahe wundersame Übereinstimmung zwischen der objektivierten Geschichte und der habituellen, einverleibten Geschichte und damit auch die tendenzielle Reproduktion der jeweiligen sozialen Welt in ihren Grenzen ergibt. Ebenso wie in der objektivierten Geschichte, andere würden sagen den Strukturen, den Verhältnissen, bestimmte Grenzen gesetzt sind, deren Überschreiten den Rahmen und die Möglichkeiten der jeweiligen sozialen Welt sprengen. Ebenso ist auch der Habitus, ist seine generative und, wie Bourdieu sagt, kreative Kapazität an die Grenzen der sozialen Welt gebunden, in der er und auf die hin er sich ausgebildet hat. Gegenüber dem individuellen Habitus, der an die Geschichte der einzelnen Akteure gebunden ist, aber eben auch zugleich eine kollektive Geschichte hat, gegenüber diesem individuellen Habitus hat die in der sozialen Welt objektivierte Geschichte gewissermaßen einen historischen Überhang. Darauf hat Christina ja schon verwiesen. Das heißt für Bourdieu allerdings nicht, dass der Habitus durch die materiellen und symbolischen Strukturen der sozialen Welt, in der er sich ausbildet, determiniert ist, sondern er spricht von Homologie, Entsprechung. Also Homologie ist eben nicht Determination. Entsprechend seiner praxeologischen Orientierung existiert für Bourdieu das Soziale erstens immer nur in Relation zwischen diesen beiden Existenzweisen. Also man kann nicht auf der einen Seite die Verhältnisse untersuchen als solche und auf der anderen Seite die Subjekte, sondern immer nur in Relation zueinander. Und das heißt zweitens, das objektivierte Soziale bleibt tot, wenn nicht ein von ihm, wie er es nennt, affizierter, also angesprochener Habitus, ein Handeln auslöst. Zitat Bourdieu, der Habitus als System bestimmter Dispositionen zu sein und zu handeln, ist eine Potentialität, ein Wunsch zu existieren, der gewissermaßen die Bedingungen zu schaffen sucht, unter denen er sich realisiert, also die Bedingungen durchzusetzen sucht, die für ihn, so wie er ist, die günstigsten sind. Also er ist nicht der Nachvollzug, sondern er ist also das aktive, bewegende Moment. Er sucht sich die Bedingungen aus, die für ihn die günstigsten sind. Viertens, für Bourdieu sind die Menschen nicht Individuen, er gebraucht diesen Terminus sehr selten, in denen eine soziale Welt, also die Gesellschaft, gegenübersteht beziehungsweise Zwänge ausübt. Er konstruiert in seiner Soziologie Individuen als Akteure, die ausgestattet mit unterschiedlichen Ressourcen an ökonomischem, an kulturellem und sozialem Kapital unterschiedlich positioniert in konkreten sozialen Feldern und eben nicht in einem abstrakten sozialen Raum agieren. Bourdieu fasst den Feldbegriff sehr weit. Er wendet ihn also auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche an, die in anderen soziologischen Konzepten etwa als Teilsysteme, die unabhängig, also die aufeinander bezogen, aber mit relativer Eigenlogik sozusagen existieren. Also etwa wie das Bildungssystem, das Militärwesen, der Staat und so weiter. Das kann man also als großes Feld, aber er wendet es ihn auch auf ganz konkrete Beziehungen an. Also man kann auch zum Beispiel, wie wir es gemacht haben, eine Behörde in einem Amt als ein soziales Feld verstehen, das sich also sozusagen bildet. Das ist seine Definition. Als ein Netz, wie er sagt, von objektiven Relationen zwischen unterschiedlichen, in der Regel hierarchisch positionierten Akteuren. Also das Netz, eine Organisation, ein Feld existiert nicht also als tote soziale Struktur oder wie, sondern es ist immer eine Relation zwischen positionierten, mit unterschiedlichen Kapitalien ausgestatteten Akteuren. Und die sind in der Regel hierarchisch, also jedenfalls in unserer Gesellschaft, positioniert. Diese unterschiedlich positionierten Akteure setzen ihre verfügbaren Ressourcen in diesen Feldern entsprechend den, wie Bourdieu sagt, Trümpfen oder den Werten, die in diesen Feldern entscheidend sind, jeweils ein, um in den Auseinandersetzungen um Positionen, um Entscheidungsbefugnisse, um Aufstiegsmöglichkeiten, wie auch immer, an diesen Kämpfen im Feld teilzuhaben, entweder ihre Macht zu sichern, auszubauen und so weiter, oder aber auch sozusagen Sichtweisen zu entwickeln, Wertungen zu entwickeln, Deutungen im praktischen Sinn, die sozusagen eine Lebbarkeit ihrer Machtlosigkeit oder ihrer tendenziellen Machtlosigkeit in diesem Feld für sie praktisch lebbar machen. Akteure eignen sich die Spielregeln des Feldes an, also Sie als Studierende eignen sich während des Studiums die Spielregeln an, die Sie spielen müssen, um also sozusagen als im universitären Feld erfolgreich zu sein, klar, mehr oder weniger. Und Sie inkorporieren diese Spielregeln in Ihre Habitus. Sie lassen sich vom, wie Bourdieu sagt, Glauben oder der Illusio an die Ziele dieses Feldes und die Einsätze, die für eine erfolgreiche Position im Feld gefragt sind, affizieren. Also Sie lassen sich affizieren dadurch von den Spielregeln, indem Sie zum Beispiel also einen möglichst erfolgreichen, guten Abschluss Ihres Studiums anstreben und entsprechend den Spielregeln sich verhalten. Also termingerecht Ihre Arbeiten abgeben, Prüfungen ablegen und so weiter. Weil Sie sich einen Erfolg davon versprechen, Sie lassen sich also affizieren. Mit dem Agieren in einem bzw. verschiedenen Feldern bildet sich im Habitus auch der Sinn für den eigenen Platz in diesem Netzwerk aus. Einerseits Resultat des Agierens im Feld oder in verschiedenen Feldern steuert der Habitus, andererseits aktiv das praktische Handeln, indem er die Wahrnehmung von Bedingungen und Möglichkeiten orientiert, die der eigenen Position im Feld angemessen sind und auch, wie er sagt, also Bourdieu sagt, die an unerreichbaren Zielen ausgerichteten Aspirationen entmutigt, die damit zu illegitimen Prätensionen degradiert werden. Also wir lernen den Platz, unseren Platz, den wir einnehmen im Feld, durch praktische Erfahrungen kennen, indem uns bedeutet wird, also das ist hier nichts für uns oder da haben wir Möglichkeiten, weil wir bestimmte Voraussetzungen mitbringen und wir bilden auch Sichtweisen aus, Deutungen, die uns sozusagen nahelegen oder das ist doch das Richtige für mich oder das will ich gar nicht und wie auch immer, also sich mit dem sozusagen objektiv zugewiesenen Platz zu arrangieren und auch gar nicht irgendwelche Aspirationen zu entwickeln, das zu verändern. Diesen Sinn für den eigenen Platz zu entwickeln, ist weniger eine rationale Einsicht, etwa in die Klassenverhältnisse, sondern eine Inkorporierung sozialer Grenzen, die, wie Bourdieu sagt, häufig die Form von Leidenschaften oder Gefühlen, also Liebe, Bewunderung, Respekt, oder körperlicher Scham, körperlicher Emotionen, Scham, Erniedrigung, Schüchternheit, Beklemmung, Ängstlichkeit, aber auch Zorn und ohnmächtige Wut annehmen. In diesen Merkmalen des Habitus liegt für Bourdieu auch der Zugang für eine soziologische Erklärung dafür, dass sich, wie er sagt, die bestehende Ordnung mit ihren Herrschaftsverhältnissen letzten Endes mit solcher Mühelosigkeit erhält und dass die unerträglichsten Lebensbedingungen so häufig als akzeptabel und sogar natürlich erscheinen. Fünftens, Bourdieu hat einen großen Teil seiner konzeptionellen Anstrengungen und seiner empirischen Untersuchungen auf die Beantwortung der Frage gerichtet, wie durch die Klassifikationen, die Visions- und Divisionsprinzipien, wie er sagt, symbolische Gewalt ausgeübt, damit Herrschaft hergestellt bzw. reproduziert wird. Klassifikationen, und für Bourdieu ist die Geschlechtsklassifikation das Beispiel für symbolische Gewalt schlechthin, üben, wie er sagt, eine sanfte Gewalt aus, weil sie ihre Anerkennung durch Herrschende wie Beherrschte nicht durch einen äußeren Zwang erwirken, sondern durch ihre Selbstverständlichkeit, ihre quasi Naturgegebenheit, die daher auch keiner Legitimation oder Begründung bedürfen. Also, dass wir uns als Männer oder Frauen unterscheiden, nehmen wir quasi als eine Selbstverständlichkeit, die in unserer Natur, wie auch immer, liegt. Wir fragen nicht nach der historischen Herkunft dieser Klassifikation. Das ist also sozusagen, wir teilen Beherrschte wie Herrschende diese Klassifikation und damit wird eben auch also sozusagen durch eine sanfte Gewalt, durch diese symbolische Gewalt Herrschaft wieder reproduziert. Deshalb ist für Bourdieu im Übrigen auch also der Begriff der Ideologie für diese Zusammenhänge des praktischen Sinns völlig unbrauchbar. Ihre Wirkmächtigkeit, also dieser Klassifikation, beruht auf einer Geschichte des doppelten Vergessens. Sowohl ist die Entstehung dieser Klassifikation in bestimmten historischen Kontexten dem kollektiven Vergessen anheimgefallen. Wir wissen zum Beispiel nicht mehr die Zusammenhänge, in denen etwa Ende des 18. Jahrhunderts die für uns bis heute geläufigen Klassifikationen in Mann und Frau, in welchen historischen Kontexten, mit welchen Interessen und so weiter sie konstruiert wurden. Dem Vergessen anheimfallen aber auch in der individuellen Geschichte die Inkorporierungen, also das Annehmen, das Ausbilden des eigenen Habitus, eben indem wir dies in unsere Körper inkorporieren, werden sie sozusagen zu natürlichen Gegebenheiten, über die wir nicht reflektieren. Deshalb also sind diese Klassifikationen auch der Reflexion im Alltagshandeln, also im unmittelbaren praktischen Handeln, in der Regel entzogen. Zum Vergessen damit, gebracht ist damit aber auch, dass ich mit den, wie Bourdieu sagt, scheinbar universellen Klassifikationen, also etwa Mann und Frau, die wir alle teilen, die besondere Sicht der Herrschenden durchsetzt. Also mit diesen universellen Klassifikationen, die ja in der Regel Hierarchisierung enthalten, also männlich-weiblich ist nicht gleichrangig, sondern da gibt es eine Hierarchie. Alles, was männlich konnotiert ist, wird als höherwertig angesehen als das, was weiblich konnotiert wird. Also nicht nur Männer und Frauen, sondern generell. Also diese Sicht wird als universelle Klassifikation, da sie aber Hierarchien produziert, ist es im Grunde genommen die Sicht von Herrschenden, die sich hier durchsetzt. Der spezifische Herrschaftseffekt der Klassifikationen, die ja von allen geteilt werden, besteht gerade darin, dass sie als natürliche Einstellung oder als Doxa, wie Bourdieu sagt, keine andere Sicht auf die Welt zulassen. Auch die Kritik an ihnen bezieht sich immer sozusagen innerhalb der Grenzen, die durch diese Klassifikation gesetzt werden. Das Überschreiten dieser Grenzen ist also sozusagen immer nur in Modifikation und nicht durch einen radikalen Bruch möglich. Also etwa auch queere Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit, also dass wir strikt nach Männern und Frauen und nichts anderem klassifizieren, geht zunächst mal also auf dieses Klassifikationsmuster zurück und muss sich an ihm abarbeiten und ihre Argumente und seine Begründungen, Argumentation sozusagen in diesem Kontext, in den Grenzen dieses Kontextes zunächst mal entwickeln. Bourdieu hat mit diesen Erkenntnissen auf Dimensionen der Reproduktion von Klassen- und Herrschaftsverhältnissen aufmerksam gemacht, die allein mit einer rationalen Aufklärung, mit Kritik an einem falschen Bewusstsein nicht aufzubrechen bzw. zu verändern sind. Allerdings schließt er nicht aus, wie oben bereits angedeutet, dass die Menschen mittels ihrer einverleibten Habitus gegebene Verhältnisse immer nur schlicht reproduzieren. Besonders in seiner letzten Bücher, in den Meditationen, arbeitet er auch in Reaktion auf Interpretation seiner Praxeologie, dass sein Habituskonzept die Akteure letztlich doch zu Trotteln ohne Urteilskraft degradiere, arbeitet er also explizit die kreativen Dimensionen des Habitus heraus, in denen Potentialitäten zur Veränderung liegen können. Auf diese will ich daher abschließend in meinem sechsten Punkt eingehen. Der Habitus als Erzeugungsmodus praktischer Stellungnahmen ist, so Bourdieu, weder notwendigerweise angemessen noch notwendigerweise kohärent. Er weist einerseits Trägheitsmomente durch seine kollektiven wie individuellen Vergangenheitsbezug auf und er ist zugleich, wie Bourdieu sagt, eine Potentialität, eine Möglichkeit, Zukünftiges zu antizipieren, wenn auch nicht voraussetzungs- und grenzenlos. Diese Möglichkeit, diese kreative Kapazität ist begründet in der Logik des Ungefähren und des Verschwommenen, die die Klassifikation des Habitus kennzeichnen. Es gibt eben keine eindeutige Zuweisung zwischen Dingen, sozialen Räumen und so weiter und Klassifikationen, sondern diese Klassifikationen sind, wie er sagt, eben durch eine Logik des Ungefähren, des Verschwommenen gekennzeichnet und deshalb also ist es möglich, in allen konkreten Situationen eine unendliche Vielfalt von Kombinationen, von Deutungen herzustellen und damit eben auch sozusagen immer wieder etwas Neues, wenn auch nicht radikal, sozusagen hervorzubringen. Das heißt, die Dispositionen des Habitus sind dynamisch, inkonsistent und variabel. Sie passen sich aktiv den jeweiligen Situationen an und können potenziellen Antizipationen Raum geben. Überhaupt ist der ausgebildete Habitus nicht als etwas Festes, Gegebenes oder wie man eben auch in anderen Zusammenhängen als Identität etwa zu verstehen. Gerade in modernen Gesellschaften, in denen Akteure in verschiedenen Feldern mit unterschiedlichen Logiken handeln, sind ihre Habitus nicht nur durch Widersprüchlichkeiten, durch Zerrissenheit und Gespaltenheit gekennzeichnet, auch die Felder, in denen sie agieren, sind in einem beständigen Wandel begriffen, was auch heißt, dass, Zitat Bourdieu, die Dispositionen einer Art ständiger Revision unterworfen sind, die aber niemals radikal ist, da sie sich auf der Grundlage von Voraussetzungen vollzieht, die in einem früheren Zustand verankert sind. Gerade wenn, wieder Bourdieu, ein Feld eine tiefe Krise durchmacht, wenn die Strukturen selbst schon in einem Zustand der Fragwürdigkeit und der Krisenhaftigkeit übergegangen sind, was wir ja für viele Bereiche heute konstatieren können, und werden wir sicher gleich noch hören, können bislang überschüssige, nicht abgerufene, im Dunkeln sozusagen harrende Dimensionen des Habitus an Bedeutung für die praktische Bewältigung dieser Situation gewinnen. Und so etwa durchaus, also nicht durch radikale Brüche, Neues in die Welt gebracht werden. In solchen Zeiten kann sich der habituelle Raum erweitern für, wie Bourdieu sagt, eine kognitive Auseinandersetzung um die Bedeutung der Dinge, eine Auseinandersetzung, die über das praktische Reflektieren hinausgehen, die eine Form des Nachdenkens ist, wie er sagt, die nichts mit dem eines scholastischen, also wissenschaftlichen Denkens zu tun hat und die eben stets der Praxis zugewandt bleibt. In solchen Zeiten können Erkenntnisse des scholastischen wissenschaftlichen Denkens über die Logiken der Praxis, über den Zusammenhang von Herrschaft und praktischem Sinn der Akteure Wirkungen erlangen für eine, wie er sagt, symbolische Revolution, die die scheinbar unverrückbaren Grenzen der bisher selbstverständlichen Klassifikation in Frage stellt und in Bewegung bringt. Allerdings, so Bourdieu, kann dieses Erklären nur dazu beitragen, Neues in die Welt zu bringen, wenn beginnend mit einer Revolution in den Köpfen durch eine, wie er sagt, wahre Arbeit der Gegendressur, die ähnlich dem athletischen Training wiederholte Übungen einschließt, eine dauerhafte Transformation des Habitus erreicht wird. Also auch eine symbolische Revolution, so sehr sie Ausgangspunkt sein mag, dass wir also sozusagen in unseren Köpfen erstmal etwas verändern, ist an Praxis und an in der Praxis hergestellte Habitus gebunden. Zusammenfassend, ich halte Bourdieus Praxeologie für einen anregenden Versuch, konzeptionell die gegensätzlichen Konstruktionen von Struktur und Handeln, von Individuum und Gesellschaft zu überwinden, indem beide Existenzweisen des Sozialen in einer konkreten Analyse ihrer historischen Genese, ihrer räumlichen und zeitlichen Dimension in Relation zueinander gesetzt und ihr Zusammenspiel als Moment, eben immer nur als Moment in einem Prozess gefasst wird. Zudem hat Bourdieu mit seinem Habituskonzept auf Dimensionen und Reproduktionsweisen von Herrschaft aufmerksam gemacht, die nicht zuletzt in der Tradition des marxistischen Denkens eher unterbelichtet und damit verkannt sind. Also etwa, was die körperliche Erkenntnis und ihren herrschaftsreproduzierenden Effekt angeht. Allerdings, und hier wäre aus meiner Sicht eine Baustelle, auf der an einer Praxeologie weiterzuarbeiten wäre, hat Bourdieu über einige allgemeine und vage Bemerkungen hinaus der praktischen Reflexivität der Akteure zu wenig Beachtung geschenkt. Also der Tatsache, dass für die Akteure zu ihrem Alltagshandeln auch immer die beständige Kommunikation, die Auseinandersetzung mit anderen über die Bedingungen und Zusammenhänge ihres sozialen Seins gehört, die Akteure also sehr wohl über ein allerdings vom scholastischen Wissen unterschiedenes, kritisches Wissen über ihre soziale Welt verfügen, was eben auch praxeologisch nicht einfach als Stammtischgerede etc. abzutun wäre. Im Gegenteil, um herauszufinden, wo wissenschaftliche Erkenntnisse für Akteure Relevanz für ihre Orientierungen gewinnen können, muss die praxeologische Soziologin dieses Alltagswissen ernst nehmen und methodologisch von einer Gleichrangigkeit dieser Wissensform ausgehen. Mit der Qualität, mit der Anerkennung einer qualitativen Differenz zwischen diesen Wissensformen, aber nicht sozusagen von vornherein eine Hierarchie, eine Rangfolge zu produzieren, sozusagen ist auch impliziert, dass es letzten Endes auch keinen radikalen Bruch zwischen diesen Erkenntniswissensformen gibt und weil beide Ergebnisse sozialer Praxis sind. Vielen Dank. Bevor wir mit dem letzten Beitrag anfangen, gibt es ganz kurz vielleicht inhaltliche Nachfragen, die dringend sind, weil es jetzt doch auch ein bisschen sozusagen eine Einführung in ein bestimmtes Feld war, das jetzt nicht so allgegenwärtig ist. Irgendwas, was sofort geklärt werden muss? Okay, dann diskutieren wir einfach nachher zusammen, würde ich vorschlagen. Und dann hat Mario jetzt das Wort. Ja, ich sehe schon, ich bin in der undankbaren Position des irgendwie Vermittelnden jetzt, der natürlich zwangsläufig daran scheitern muss. Sei es drum, führe ich ein bisschen auf ein anderes Feld zunächst. Nichts wird so bleiben, wie es ist. Schlichtweg vor dem Hintergrund einer der größten Krisen der kapitalistischen Entwicklung seit etwa 80 Jahren, in der sich unterschiedlichste Krisenmomente, die schon länger prozessieren, die schon länger sozusagen in immer kürzeren Abständen ausbrechen, sich mittlerweile verdichten zu einer, kann man sagen, großen Krise oder strukturellen Krise oder mit Gramsci gesprochen organischen Krise, in der sozusagen innerhalb der gegebenen Regulationsweise die Lösungen nicht mehr funktionieren, in der die Anordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse oder der Felder selbst in Bewegung gerät, in der genau deswegen Blockierungen auch innerhalb der herrschenden Gruppen auftreten, keine der Gruppen sozusagen innerhalb des Machtblocks eine überzeugende Führungsposition gegenüber den anderen Gruppen einnehmen kann, was zu einer zunehmend inkonsistenten Politik führt. Und in solchen Situationen lösen sich die gesellschaftlichen Gruppen von ihren traditionellen Parteien oder Vorstellungen sozusagen, die im herrschenden Block verankert sind. Der Block selbst hat keine produktiven Lösungen mehr anzubieten, über eine reine Herrschaftsfunktion hinaus, also etwa fürs Kapital, wie die Akkumulationsperspektiven in der Zukunft gut sein können oder nicht. Sie haben im Moment keine Perspektive, halten sozusagen, was noch geht am Alten. Zugleich können sie auch keine Angebote machen für die Wiederherstellung eines wirklich aktiven Konsenses zur Herrschaft. Also nicht einem, wo die Leute eben nur ertragen, wie das gerade ausgeführt wurde, weil sie eben ohnmächtiger sind gegenüber der Herrschaft, sondern aktiv mitgehen und befürworten sozusagen, was dort produziert wird. Angesichts solcher Situation, die normalerweise über einen längeren Prozess läuft, vielleicht 10 Jahre oder mehr umfasst, solche großen Krisen, muss man davon ausgehen, dass sozusagen wir mehrere Krisenprozesse erleben werden. Wir haben schon einige hinter uns, sozusagen die wirtschaftliche Krise sicherlich die am dramatischsten jetzt offensichtlich gewesene. Weitere werden folgen oder folgen permanenter Abfolge. Bei allen guten Meldungen, die es immer mal wieder jetzt so in der Presse geht, von wegen Aufschwung und so weiter, es ist völlig klar in der Wirtschaftspresse insbesondere, dass das sozusagen nur ein kurzes Aufflackern bis zum nächsten Krisenmoment sein wird. Andere Krisen kommen hinzu, die Reproduktionskrise schwelt schon länger, die politische Krise ebenfalls, oder Repräsentationskrise, ökologische Krise und so weiter und so fort. Ihr kennt diese Begriffe von multipler Krise. Also egal, genau, welche Begriffe man da anfasst, unabhängig, ob man das jetzt als große, organische oder wie auch immer Krise fasst, es ist ein relativ großer Umbruch und immer wieder kommt dann die Frage im politischen Raum oder wenn ich irgendwo Vorträge halte, ja, wenn es so eine große Krise ist, ja, wieso gibt es denn dann keinen Widerstand? Wieso tut sich nichts oder so wenig in der Bevölkerung? Und das ist der Punkt, wo eben Gesellschaftstheorie ohne eine entwickelte Subjekttheorie nichts versteht, wo man also immer wieder Anschlüsse versuchen muss herzustellen. Und ich werde jetzt als politischer Ökonom versuchen, scheinbar eklektisch, dilettierend Versatzstücke kritischer Psychologie von Bourdieu, von Marxismus irgendwie herumzuschleudern, eher generalisierend, ihr könnt mich dann später steinigen. Das Alte stirbt, also eben die alte Form von, sagen wir mal, neoliberaler Gesellschaftsentwicklung des Kapitalismus, ohne dass das Neue zur Welt kommen kann. Die Zersetzung des transnationalen geschichtlichen Blocks des Neoliberalismus hat zwar begonnen, aber mangelnde Alternativen und ein, wie es bei Gramsci heißt, bizarr zusammengesetzter Alltagsverstand sichern noch sowas wie einen passiven Konsens. Während die neoliberale Ideologie in großen Teilen der Bevölkerung diskreditiert ist, also wenn man jetzt so rumfragt, man Neoliberalismus toll findet, finden vielleicht noch diese 4% der FDP-Anhänger das irgendwie gut. Bei dem Rest, inklusive der Herrschenden, wird man sagen, nein, ich bin nicht neoliberal. Auf keinen Fall. Das ist altes Denken. Trotzdem hat sich die Ideologie natürlich tief in die Subjekte und Handlungsmuster, in ihre Habitus eingeschrieben. Obwohl viele mittlerweile durch diese Krisen wieder offener sind für kapitalismuskritische Positionen, sogar für sowas wie sozialistische Vorstellungen, durfte man ja gar nicht mehr sagen, gibt es unterschiedlichste Umfragen, die natürlich alle in ihrer Art und Weise, wie sie zustande kommen, problematisch sind, aber zumindest in der Tendenz etwas andeuten, in Deutschland, aber auch anderswo, nämlich dass Kapitalismus funktioniert vielleicht doch nicht, ein anderes Wirtschaftssystem wäre mir sehr sympathisch, trifft eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung. Sozialismus ist gar nicht so eine schlechte Idee, weiß nicht genau, wie das aussehen soll, aber ist irgendwie positiv konnotiert, auch eine deutliche Mehrheit in den Bevölkerungen und so weiter. Zugleich betrachten die Subjekte solche Positionen, also kapitalismuskritische, sozialistische, wie auch immer, Alternative, als eher unrealistisch, weil mit ihnen auch keine wirklichen Machtperspektiven oder auch nur eine Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit dann verbunden sind, zumindest wird die nicht gesehen. Und die Verunsicherung der Krise führt eben dann nicht zum Aufbruch, sondern befördert erstmal Ängste und so ein strukturkonservatives Festhalten an Überkommenen. Also eben nicht die Ablösung von dem, was scheinbar nicht mehr funktioniert, sondern ein noch stärkeres Festhalten zunächst. So sehr beispielsweise beschäftigt in den letzten Jahren ist satt, hatten immer wieder Lohnkürzungen, längere Arbeitszeiten und so weiter und so fort, um dann doch ein bisschen mehr Beschäftigungssicherheit zu bekommen und klar hatten, auf die Art geht es eigentlich nicht mehr, kann nicht immer weiter noch verzichten, immer mehr arbeiten. Trotzdem befördert gerade in so einem Moment die Krise natürlich genau dieses Festkrallen am Arbeitsplatz, egal was jetzt gefordert ist. Obwohl vom Staat, von der Politik nicht mehr viel erwartet wurde in der Vergangenheit, auch in der Krise eigentlich nicht so richtig viel erwartet wurde, befürworten aber jetzt in dem Moment sozusagen großer Verunsicherung alle doch die Rückkehr des Staates, der sich schon kümmern wird. Er ist es auch, der handlungsfähig und beherzt angepackt hat in der Krise, Merkel und so. Obwohl die Bankenrettung und anderes gezeigt haben, dass Geld eigentlich doch irgendwie vorhanden ist, obwohl man uns jahrelang das Gegenteil erzählt hat. Und jetzt, wo die Banken ein paar Billionen brauchen, oh mein Gott, es geht doch. Obwohl das völlig klar ist, ist immer noch im Alltagsverstand unmittelbar ganz fest drin, ja, sparen ist ganz wichtig jetzt, wir müssen alle sparen. Wir. Obwohl es zu einem wachsenden Bewusstsein kam, dass die Dinge eigentlich selbst in die Hand genommen werden, man weder Staat, Parteien noch sonst wem, Gewerkschaften, das delegieren kann, verpuffen die Krisenproteste fürs Erste, was eben zeigt, dass Habitualisiertes, in den Körper Eingeschriebenes eben sehr langsam umbricht. Ich finde das eine ganz gute Vermittlungskategorie, also den Habitus zwischen Struktur und Subjekt. Es gibt auch andere Individualitätsformen und so weiter. Ich will mich da gar nicht so streiten. Wie gesagt, ich als Ökonom darf ein bisschen eklektisch da rangehen. Bedeutungsverschiebungen übersetzen sich eben nicht unmittelbar. Warum müssen wir denn das Mikrofon weg? Weil wenn du es ganz nah dran sprichst, dann scheppert es so. Ah, okay. Okay, ich soll Distanz wahren. Bedeutungsverschiebungen übersetzen sich eben nicht unmittelbar in Aktivitätsdeterminanten, der Moses hat es schon gesagt, sondern sozusagen sind dem Individuum gegebene widersprüchliche Handlungsmöglichkeiten, deren Nutzung absolut situationsgebunden ist, man kann sie auch nicht nutzen zum Beispiel. Vor allem aber ist in dieser Situation die Dissonanz zwischen den globalen Bedrohungen, Krise, was auf den Finanzmärkten abgeht, ökologische Krisen, Bedrohungen des Klimas und so weiter und dem eigenen persönlichen Alltag ist viel zu groß. Das merkt man auch immer wieder in Umfragen, Interviews und so weiter. Ja, wie ist es denn mit der Krise? Ja, Moment, ich habe ja gar keine Krise, bei mir geht es ja noch, ich habe ja den Job noch und was da passiert, kann ich nicht verstehen, kann ich nicht nachvollziehen. Die Situation großer gesellschaftlicher Krisen, die kommt eben auch nicht so oft vor, ist nicht vertraut, ist eben kein Alltag, kann nur auf begrenztes Erfahrungswissen und auf keine habitualisierten Praxen zurückgreifen. So fallen eben gesellschaftliche Handlungsnotwendigkeiten und die subjektiven Handlungsmöglichkeiten enorm auseinander. Selbst wenn das Neue potenziell die eigene Handlungsfähigkeit verbessern mag, erscheint es viel zu riskant. Moritz hat schon das Beispiel des Spatzes und der Taube gebracht. Das Risiko ist schwer kalkulierbar, die Angst, später schlechter dazustehen als vorher, ist groß. Die Hoffnung ist auch da, die Gefahr geht vielleicht an mir vorbei, vielleicht trifft es jemand anders, vielleicht der den Arbeitsplatz, ich nicht. Trifft ja auch auf eine Erfahrung, auf eine begründete, subjektive Erfahrung. Die erhoffte Rückkehr zur Normalität, zu den alten Orientierungen, dem alten Habitus, sichert sowas wie eine vermeintliche Sicherheit in dieser allgemeinen Verunsicherung. Da weiß ich eben, wie ich funktioniere. Auch wenn das Unbehagen und das stumme Wissen permanent wächst, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. In diesem Moment ist sozusagen die Stunde der Herrschenden, die können sozusagen in der Krise bearbeiten und sie scheinbar überbrückt erklären, sie hinausschieben. Und trotzdem ist eben dieses Unbehagen nicht wegzudrücken. In fast allen Ländern Europas erreicht sozusagen die Zustimmung zu den Regierenden Rekordtiefs, inklusive den USA trotz Obamas, bei uns auch, Regierung irgendwie bei 30 und noch was Prozent Zustimmung noch. Viel dramatischer ist aber für so Regierungen, dass zum Beispiel laut der Umfrage des tollen Zeitschrift Kapital 92% der Unternehmer auch die Regierung für völlig unfähig halten, diese Krise irgendwie zu bearbeiten. Das ist natürlich für so eine konservative Regierung viel schlimmer, als wenn die Bevölkerung sagt, naja. Aber Habitualisiertes bricht eben langsam um. Aus dem Unbehagen erwächst eben noch keine andere Praxis, oder mit den Worten Falk Richters, lass uns einfach alles so lassen, wie es ist. Es ist zu kompliziert, das alles zu ändern. Lass uns nicht alles durcheinander bringen. Es hat so lange gedauert, das hier jetzt alles. Es war so anstrengend bisher. Freilich ist eine Erweiterung von Handlungsfähigkeit sowieso keine individuelle Möglichkeit, sondern immer die Entwicklung der, mit Holzkamp, Fähigkeit im Zusammenschluss mit anderen über meine jeweiligen individuellen relevanten Lebensbedingungen zu erlangen. Schwieriger Satz, ja, also bitte? Kontrolle zu erlangen. Kontrolle zu erlangen, ja gut, ja, der Satz war noch länger, ich hatte versucht ihn zu kürzen und wesentliche Teile vergessen. Grundlage für eine solche verallgemeinerte Handlungsfähigkeit kann die gemeinsame Erfahrung eines individuellen Leidens eben im Sinne der Beschränkung von Handlungsfähigkeit sein. Eine widerständige Praxis muss dabei gar nicht vom Null erfunden werden, sondern sie findet sich eben im bizarr zusammengesetzten Alltagsverstand. Irene hat es schon gesagt, der Habitus ist nicht durch die objektiven Bedingungen determiniert, sondern wird von den Subjekten durch Erfahrungen im Handlungsprozess gebildet und permanent umgebaut. Erfahrungen sind gelebte Praxen mit der Erinnerung eben an diese selbstgebaute Identität. Sie sind strukturiert durch Erwartungen, durch Normen, durch Werte, durch Zwänge, kurz durch die herrschende Kultur, aber sie enthalten immer auch widerständige Momente gegen kulturelle Aktivität. Und genau dieses Ineinander von Vollzug und Selbstverwirklichung macht einen Teil der Festigkeit etwa von Moralvorstellungen in den Köpfen oder eben im Habitus aus, wie Frigga Haug es uns nahelegt. An diese gegenkulturellen Momente kann man natürlich anknüpfen. Dies ist vermittelt mit einer spezifischen Emotionalität, der Moos hat es schon angedeutet, bei Holzkamp Emotionalität, die entgegen der bürgerlichen Vorstellung einer von Erkenntnissen und Handlungen abgekoppelten Inhaltlichkeit Voraussetzung ist für eine adäquate kognitive Abbildung der Welt, also gemeinsames Erleben und auch Erleiden als eine der wesentlichen Grundlagen für Prozesse kollektiver Widerständigkeit, wenn es eben gelingt, Orientierungshandeln, Erfahrung, Reflexion und Gefühl kohärent zu arbeiten, wie es bei Gramsci heißt. Als wichtiges weiteres Moment der Anknüpfung an Elemente widerständiger Praxen tritt die Motivation hinzu. Mangelnde Motivation und Bewusstsein wird ja immer wieder, zum Beispiel bei Prekären, auch von links häufig als wesentliches Hindernis betrachtet, um die eigene Lage selbstverantwortlich zu verbessern, beziehungsweise den strukturellen Zwängen organisiert irgendwie Widerstand entgegenzubringen. Aber so eine Motivation ist eben keineswegs bloß sowas wie eine individuell psychische Angelegenheit, wie es uns die Arbeitsämter auch immer vermitteln wollen, sondern ein Ziel kann, wieder von Holzkamp geklaut, nur dann motiviert verfolgt werden, wenn ich vorwegnehmen kann, dass in der Realisierung dieses Ziels ich selber ein Stück Erweiterung meiner Handlungslebensmöglichkeiten, also Verbesserung meiner Lebensqualität, erreiche. Das heißt auch, die Organisation in den alten Formen, etwa politischer Repräsentation oder von Interessenvertretung, die Mitgliedschaft in Gewerkschaften, Parteien und so weiter, die Teilnahme an Wahlen, ist für viele eben kein solcher Weg mehr, den sie motiviert verfolgen können, weil sie damit überhaupt, also erfahrungsmäßig, keine Verbesserung verbinden oder Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Klaus Holzkamp bestimmt Handlungsfähigkeit als das erste menschliche Lebensbedürfnis, trotz allem. Aber, wo es jetzt angedeutet, die Erweiterung der eigenen Bedingungsverfügung ist immer mit dem Risiko verbunden, mit den Herrschaftsinstanzen in Konflikt zu geraten. Die existenzielle Verunsicherung nimmt unter antagonistischen Klassenverhältnissen, und die haben wir immer noch in vielen anderen gesellschaftlichen Spaltungen, in dem Maße zu, indem die Anstrengung eben zur Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten mit genau diesen Herrschaftsinteressen immer wieder kollidieren. Insofern muss sich jeder individuell immer in einem Widerspruch bewegen, eben zwischen der, ich will meine Möglichkeiten erweitern, und der Vorwegnahme des Risikos, den man sich dadurch aussetzt, vielleicht direkt auch von Herrschenden sozusagen dieser Handlungsfähigkeit wieder beraubt zu werden. Etwa durch Arbeits- und Sozialverwaltungen, durch Schulbehörden, alltägliche Kontrolle, polizeiliche Überwachung, durch die kleinen Unteroffiziere des Kapitals, die oft selber nicht gut bezahlte Leiter in Niedriglohnbereichen oder sonst wo, im informellen Sektor und so weiter. Insofern liegt es nahe, sich mit einer beschränkten Handlungsfähigkeit im Rahmen der Verhältnisse auch zufrieden zu geben, quasi eine Art von Arrangement mit den Herrschenden zu treffen, laut Holzkamp in einer Weise, dass man an deren Macht eben zumindest so weit teilhat, dass man zumindest deren Bedrohung ein Stück weit neutralisieren kann, dass man in diesem Rahmen eben noch einen Bewegungsraum hat. Der Verzicht auf diese Erweiterung meiner Möglichkeiten ist also nicht einfach eine Frage, dass ich das nicht einsehen will, doof bin, das nicht sehe, sondern vor dem Hintergrund subjektiver Einschätzung von Kräfteverhältnissen, von eigenen Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen subjektiv funktional ist. Das habe ich bei Moos geklaut, kann man schön nachlesen in der Einführung. Der Umstand, dass man sich des Arrangements mit den Herrschenden aber nie sicher sein kann, der eigene Status immer wieder bedroht wird, findet seine emotionale Entsprechung in Angst als permanenter Hintergrundmelodie sozusagen dieser restriktiven Handlungsfähigkeit oder restriktive Emotionalität heißt es bei Holzkampf. Eine Angst, die zugleich ein Stück weit auch unfassbar bleibt, weil natürlich kann man die Arbeitsamt, Sachbearbeiterin oder den Vorgesetzten Personal sozusagen auch als einschränkende Instanz wahrnehmen, aber abstrakt apersonale Marktverhältnisse und kapitalistische Herrschaft, das ist ganz schwierig da irgendwie sagen, direkt dagegen zu wettern. Also wird genau diese Angst oft projiziert auf andere. Im Moment sind BankerInnen, meistens sind es Migranten oder Arbeitslose. Zur Erlangung einer solchen restriktiven Handlungsfähigkeit bedarf es nicht nur einer unmittelbar einsichtigen Ausstattung mit Kapital, Geld, beruflicher Qualifikation, Bildung, gesellschaftlichem Status, soziale Beziehungen, Gesundheit und so weiter, sondern auch eines besagten Orientierungshandelns und entsprechender Erkenntnismittel. Bei Bourdieu heißt es, die Beherrschten zollen den sie benachteiligen Machtverhältnissen dabei eine abgepresste Anerkennung, weil und indem sie weitgehend nur über die Erkenntnismittel verfügen, die sie mit den Herrschenden teilen und die nichts anderes sind als die inkorporierte Form des Herrschaftsverhältnisses, bei gleichzeitiger Marginalisierung des bereits erwähnten nonkonformen Erfahrungswissen oder der Gegenkulturen. Allerdings würden wir in einer Art Strukturalismus landen, das bei Bourdieu finde ich immer auch ein bisschen widersprüchlich, indem sich die Reproduktion der Verhältnisse quasi selbsttätig immer wieder herstellt. Insofern ist von besonderer Bedeutung dabei der Erwerb von spezifischen Fähigkeiten, auch von Sprache, auch in der bürgerlichen Schule oder anderen Institutionen des Bildungssystems oder der bürgerlichen Gesellschaft eben. Schule und Universität zum Beispiel lehren eben die Fähigkeiten des Savoir-faire, wie es bei Althusser heißt, also das Wissen, wie es geht, aber in Formen, die der Unterwerfung, das sich einrichten unter die herrschende Ideologie oder die Beherrschung ihrer Praxis sichern. Und dieses Oder markiert eine ganz entscheidende Differenz. Je mehr nämlich spezifische Fähigkeiten entwickelt werden, desto vollständiger die Subjektivation, desto mehr wird aus der einfachen, sozusagen von außen aufgezwungenen Unterordnung eine Beherrschung der Praxis als eine aktive Zustimmung zum hegemonialen Konsens. Das ist ein Aspekt, der, glaube ich, bei Gramsci ja natürlich stark entwickelt wird und bei Holzkamp meiner läppischen Ansicht nach meistens etwas unterschätzt wird. Aber was ist mit all jenen, die eben nicht an jener Macht zur Beherrschung der Verhältnisse teilhaben, auch in dieser restriktiven Form, deren prekäre alltägliche Situation die Bedrohung durch die Verhältnisse in keiner Weise neutralisiert, sondern permanent verschärft? Dann wirkt die Zersetzung selbst der restriktiven Handlungsfähigkeit. Organische Krisen wie diese, also große Gesellschaftskrisen, verallgemeinern die Einschränkung der Handlungsfähigkeit, bedrohen auch zuvor handlungsfähige Individuen und Gruppen im Sinne der Beherrschung der Praxis mit dem Verlust von Orientierung, von Handlungsfähigkeit, also immer mehr Leute, nicht nur die typischen marginalisierten oder unteren Gruppen, sondern immer mehr werden in diesen Prozess selbst der Verunsicherung der restlichen Handlungsfähigkeit hineingezogen. Die Auflösung kann natürlich wie immer ganz unterschiedlich bearbeitet werden, auch gesellschaftlich zu eher anomischen Zuständen führen, zu Verdrängungen, zu psychischen und physischen Erkrankungen. Schon vor der großen Wirtschaftskrise jetzt hatten sich die psychophysischen Erkrankungen in der Arbeitswelt um glatte 400% zugelegt. Alles nach Auskunft der Krankenkassen, kann man wunderbar nachlesen bei denen so. Aber auch das widersprüchliche Verhältnis von Risiko des Verlusts dieser Handlungsfähigkeit und der Notwendigkeit, subjektiv eben was zu ändern daran, meine Möglichkeiten zu erweitern, kann dadurch natürlich verschoben werden. Also wenn ich ohnehin nicht mehr sicher bin, dass das so in diesen restriktiven Formen funktioniert, ist die Bedrohung durch die Herrschenden gleichzeitig möglicherweise zumindest geringer oder kann geringer werden. Krisen erweitern durch Störung unhinterfragter gesellschaftlicher Abläufe und massenhafter Verunsicherung individueller Denk- und Handlungsformen die Möglichkeit, die gesamtgesellschaftliche Vermittelheit der eigenen Existenz zu begreifen. Die Versprechen des Neoliberalismus sind auf breiter Basis enttäuscht. Man sieht, sagen, wie unmittelbar Dinge, die ich gar nicht verstehe, wie Finanzmarktgeschichten, wenn da die Krisen auf einmal in Wirtschaftskrisen umschlagen, auf einmal ist mein eigener Betrieb bedroht. Also es schließen sich Zusammenhänge, über die man vorher oft nicht nachgedacht hat oder nicht nachdenken wollte. Verliert der Habitus einschließlich der Bedeutungs- und Begründungsstrukturen seine Funktionalität, was in Krisen natürlich viel stärker der Fall ist, wird die individuelle restriktive Handlungsfähigkeit durch gesellschaftliche Brüche oder direkt durch die Herrschenden in Frage gestellt, dann geraten Subjektivitäten in Bewegung. Etwa wenn ich über Jahrzehnte mittlerweile eingeübt habe, dass ich durch Verzicht auf bestimmte soziale Rechte am Arbeitsplatz immer irgendwie doch noch die Aussicht auf meinen Arbeitsplatz sichern kann, irgendwie die Aussicht, doch ein Einkommen, doch irgendwie damit Familienleben und so weiter zu vereinbaren, was schon kaum noch auszuhalten war, und man doch gemerkt hat, jetzt, es ist dadurch gar nicht zu verhindern und jetzt soll ich durch noch mehr Verzicht genau dies reproduzieren und meine Handlungsfähigkeit sichern. Da kommt man sozusagen an Grenzen des individuell Leistbaren. Verlassen der erworbenen Positionen, Verlernen des Eingeübten, das ist, was nun gefragt ist. Das heißt, solche Veränderungsprozesse gehen immer auch nur durch persönliche Krisen hindurch. Oh, 6 Minuten. Perspektivverschiebungen, die damit zusammenhängen, die durchaus intersubjektiv stattfinden, stattfinden können zumindest, können auch Perspektivverschränkungen, wie es bei Holzkamp heißt, mit anderen Einzelnen und Gruppen nach sich ziehen. Die Anerkennung der Verwobenheit unterschiedlicher Existenzen als Grundlage für Solidarität wird zumindest wieder denkbar. Verunsichert, erschöpft, überschuldet, frei und flexibel und fertig von der Arbeit inklusive der Reproduktionsarbeit weitermachen wie bisher, das ist für einen Großteil der Bevölkerung der eigentliche Kern der Krise. Also Veränderung ist nicht mehr so bedrohlich zum Teil, kann es zumindest werden. Druck und Bedeutungs- und Perspektivverschiebungen stärken potenziell die Fähigkeit unter Zurückstellung unmittelbarer Bedürfnisbefriedigung und Ängste, sich mittel- bis längerfristig für eine Perspektive der Verbesserung der eigenen und gemeinsam erlebten Situation einzusetzen und unmittelbar bedrohliche Reaktionen in Kauf zu nehmen bzw. über solidarische Praxen eben abzufedern. Letzteres würde bedeuten, mit der Möglichkeit der Verfügungserweiterung auch die Möglichkeit zu erfahren, die dabei zu antizipierende Existenzgefährdung eben abzuwenden. Das heißt, dann würde solidarische Praxis nicht nur moralisch gerne vorgebracht, sollst du solidarisch sein, dann würde sie subjektiv rational begründet werden. Das heißt, die Erweiterung meiner individuellen Handlungsmöglichkeiten verweist immer auf politische Praxis. Denn schlimmer als, wir hatten vorhin so das Positivdenken kurz auseinandergenommen, schlimmer als Voluntarismus, der damit verbunden ist, ist oft eine Apathie des negativen Denkens, wobei das oft sehr eng miteinander zusammenhängt, ne? Voluntarismus und dann klappt es doch nicht und dann schlägt es um in Negativdenken. Das ist gar kein Gegensatz. Aber dieses geht nicht, ist, glaube ich, nach wie vor die herrschende Denkform auch unter Linken. Die Vorstellung, dass es gar keine Alternativen gibt, ist ohnehin eine der stärksten Pfeiler von Hegemonie immer schon gewesen. Und nachdem uns jahrzehntelang eingeübt wurde im Neoliberalismus, dass eine Alternative gar nicht möglich ist, TINA, ihr kennt das, Abkürzung, ist zwar jetzt die Krise da, es kommt Bewegung rein, aber angesichts der durchaus zutreffenden Erfahrung der Schwäche der Bewegung heißt es schon wieder, geht nicht. Trotz der Krise des herrschenden Machtblocks. Dazu kommt die Erschöpfung der Subjekte, die schwächt natürlich politische Gegenwehr schon in der Vergangenheit, führt zu passiver Duldung, ermöglicht weiteres Drücken des Werts der Arbeitskraft. Man könnte fast sagen, das Zeitalter der Prekarisierung hat jetzt erst begonnen, was mal wieder zeigt, die Krise politisiert eben nicht von allein. Es gibt keinen Automatismus des wachsenden Protests, sondern Handlungsfähigkeit verweist nicht nur auf politische Praxis, sondern auf die Mühen langatmiger, schwieriger, nervtötender Organisierung. Bislang bleibt alltägliche Handlungsfähigkeit in individuellen Strategien verhaften, also restriktiv, findet eben kaum Formen kollektiver Verallgemeinerung, was durchaus damit zu tun hat, ich kürze es jetzt hier irgendwie schlimm ab, dass auch die Form der Organisierung eben keine adäquate oft ist in vielen Fällen. Ich habe schon Formen repräsentativer Demokratie, Interessenvertretung durch Gewerkschaften und so genannt. Was ich meine, ist, dass die Orientierung auf Handlungsfähigkeit bedeutet, auch ein anderes Verständnis von Politik damit wieder zu verbinden. Denn umfassende gesellschaftliche Veränderung erschöpft sich eben nicht in der großen Politik. Jetzt entwerfen wir die große Finanzmarktregulierung und ähnliche Dinge, die sowieso nur Experten durchblicken, sondern sie muss vielmehr im Alltag der Menschen ankommen, diesen selbst als Sphäre, also den Alltag als Sphäre der Politik begreifen, wie es schon Gramsci früh gezeigt hat, wie es die zweite Frauenbewegung uns eigentlich eingebläut hat und wir doch immer wieder vergessen. Sonst werden eben auch die linken Angebote zu Recht nicht als wirkliche Alternativen angenommen, bleiben abstrakt, irgendwie technokratisch ein Hinweis an alle Keynes-Freunde. Das heißt, Möglichkeiten werden nicht per se ausgeblendet, man sieht sie schon, aber sie sind eben keine Möglichkeiten für mich. Sie eröffnen keinen Raum für mich zur Beteiligung. Das heißt, kollektive Organisation wird von den Subjekten nur motiviert betrieben und mit Leidenschaft verfolgt, wenn nicht nur stellvertretend ihre Interessen irgendwie vertreten werden, ihr Wohlstand vielleicht verbessert wird, sondern echte Partizipation und Teilhabe an den wesentlichen Entscheidungen zugleich die Erweiterung meiner Handlungsmöglichkeiten bietet. Eine solche kulturelle Revolution der Organisierung, eine Kultur der Beteiligung ist die Grundlage für eine demokratische Transformation. Mit diesem etwas, wie gesagt, eklektischen Ansatz versuchen wir von einer politökonomischen, gesellschaftstheoretischen Sicht immer wieder Anschlusspunkte einzubauen, größere Fragen der Periodisierung von Kapitalismus dafür zu öffnen, dass zum Beispiel kritische Psychologinnen mit mehr Kenntnissen als ich intervenieren und beitragen können, damit sich sozusagen nicht immer wieder genau das von Irene bemängelte Struktur da, Individuen da und dann bleibt es so hübsch auseinander, sondern man es endlich wieder zusammenführt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank euch allen dreien. Und ich würde sagen, jetzt dürft ihr endlich. Und wir gehen gleich in die Diskussion, oder? Wir haben noch eine Stunde ungefähr. Fragen? Widersprüche? Kampfeswille? Irgendjemand, der eine Organisierung starten möchte? Bitte. Achso, könnte noch jemand uns ein bisschen helfen mit den Saalmikros? Ja, danke schön. Also der Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Gesellschaftstheorie, Subjektivität, Subjektwissenschaft ist für mich, also trotz der weit und tiefgehenden Referate, nicht einfacher geworden. Vielleicht wegen der Referate. Und deswegen muss ich mir sozusagen einfache Beispiele, Analogien nehmen, um einiges verstehen zu können. Da will ich mal ein Beispiel nennen. Das ist ein etwas persönliches Beispiel. Ich muss auch deswegen sagen, warum ich hier bin. Ich bin sozusagen nicht aus fachlich-psychologischen Zusammenhängen hier, sondern weil ich als stinknormaler Bürger mich politisch betätige, in diesem Fall im Rahmen der Partei Die Linke. Und da will ich das Beispiel rausnehmen. Diese Partei ist gerade dabei, in einem Zeitraum von 1 bis 2 Jahren, sich ein neues Programm zu erarbeiten. Und da finden genau diese ganzen Probleme ihren Niederschlag. Ihren wilden Niederschlag in dem Sinne, dass die Partei sich sozusagen darüber durchaus entzweien könnte. So wild wird diskutiert, weil, und da sind einige Dinge, erkenne ich wieder, die vorgetragen wurden. Das Erste, dass man, selbst wenn man eine Gesellschaftstheorie hat, und diese wäre als marxistische in dieser Partei durchaus weitgehend akzeptiert, darüber wird kaum diskutiert, noch überhaupt nicht gesagt ist, wie man dann zu einem Programm, einer Politik, einer Handlungsfähigkeit kommt. Das Zweite ist, dass auch undiskutiert und ganz klar ist, dass ein Programm nur sich herstellen kann, also eine Handlungsfähigkeit dieser Organisation. Bemerkenswert ist ja auch immerhin, dass es schon ein organisierter Zusammenhang ist und kein individueller, dass die Praxis, also die gängige Praxis und die Praxis, die man vorhat, die angezielte Praxis, dass die entscheidend ist dafür, wie man das Programm formuliert. Dann weiß man auch, dass es mehrere Ebenen, insbesondere zwei Ebenen gibt bei der Formulierung dieses Programms. Man hat den eigenen Prozess, nämlich wie man überhaupt seine Handlungsfähigkeit definieren will, in Beziehung zu setzen mit den Phänomenen, mit denen diejenigen angesprochen werden sollen, mit denen, weswegen man ja das Programm überhaupt macht, nämlich wegen der Menschen, der Gesellschaft und der Zusammenhänge. Ja. Okay, aber können wir uns darauf einigen, dass ich die Moderation mache? Gut, ich kann das verkürzen, ich will nur darauf aufmerksam, nur mit solchen konkreten Verhältnissen, Zusammenhängen und Problemen kann ich sozusagen das verstehen, was hier gesagt wurde. Eine Frage schließt sich damit an, wie kommt man, wenn man so diskutiert, wenn man auch die Kategorien nimmt, die vorgetragen wurden, wie kommt man aus den zirkulären Diskussionen heraus, sowohl als Individuum als auch als organisierte, als Kollektivität? Danke, das war's. Dankeschön. Jetzt gab es hier oben links eine Meldung. Ja, ich weiß nicht, ob ich die direkt anschließen soll. Ich möchte mich an Mario richten und erst mal sagen, dass also seine eklektische und launige Vortragsweise es natürlich auch leichter macht, mal noch eine Frage zu stellen. Ich bin die ganze Zeit daran hängen geblieben, dass du am Anfang deines Vortrags gesagt hast, es würde Sozialismus diskutiert. Und im Laufe des Vortrags das eigentlich immer weiter in den Hintergrund getreten ist, weil Perspektivlosigkeit und auch meiner Meinung nach völlig zu Recht Perspektivlosigkeit und Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten, gerade durch Prekarisierung und durch Arbeitslosigkeit, immer weiter Raum greift. Mich würde interessieren, ob das nicht vielleicht eher eine Feuilleton-Diskussion ist und die Frage, wer denn diese Sozialismus-Idee, diese neue, vielleicht alte, vielleicht auch ganz neue Idee tragen soll. Meine Erfahrung aus 4 Jahren Tätigkeit in der Erwerbslosenarbeit bei Verdi ging dahin, dass eigentlich ein Teil der Kollegen sich viel lieber den guten, freundlicheren Kapitalismus der 60er Jahre zurückgewünscht hätten, wo man mit seiner D-Mark nach Italien gefahren ist und plötzlich einen riesigen Kaufwert hatte und sich wohlgefühlt hat und sich reproduzieren konnte. Und der andere Teil unter Sozialismus, möglicherweise unterschiedlich als die Partei Die Linke, sich den so vorgestellt hat, dass ein starker Mann käme und mit dem Gelaber endlich Schluss sei und es wieder besser werde. Also an welche Art von Sozialismus wird in den Quellen, die du herangezogen hast, eigentlich diskutiert? Ja, also in der Tat, Sozialismus und andere so Großbegriffe, die mögen vielleicht jetzt wieder ein bisschen sympathischer erscheinen, aber es sind eben Großbegriffe, die oft, meistens in der Debatte mit so ganzen Gesellschaftssystemen, dem ganz anderen und so weiter verbunden sind und dann eben entweder als sympathisch, aber nicht sehr realistisch oder eben tatsächlich nicht als, da kann ich mich irgendwie beteiligen, da kann ich irgendwie jetzt was gleich in meiner Krisensituation machen. Insofern ist es wenig attraktiv und tatsächlich eine Feuilleton-Diskussion oder sowas Gefühltes eher. Gleichzeitig ist diese, absolut teile ich mit dir, sozusagen die Orientierung, wäre doch schön, wenn wir zurückkehren könnten in die gute alte Zeit der Nachkriegszeit. Man blendet alles aus, was da an negativen patriarchalen, paternalistischen, sozialstaatlichen und so weiter Regelungen waren, wie das Fließband aussah und so weiter. Haben wir dann schnell alles vergessen. Aber im Alltagsverstand ist ziemlich feste drinne, eigentlich geht sowas nicht, man kann nicht zurückkehren zu irgendwas, sondern man braucht schon Perspektiven nach vorne hin. Und wenn die nicht sichtbar sind, ist halt auch schwer, irgendwie Aufbruch zu mobilisieren. Insofern braucht es was dazwischen, zwischen diesen Großperspektiven, an denen ich auch immer gerne festhalten würde. Ich würde gerne irgendwie sowas wie eine sozialistische, was anderes. Aber es braucht dafür transformatorische Einstiegsprojekte, die im Hier und Jetzt sozusagen realisierbar sind, irgendwie andeuten, da kann ich erstens mittun, zweitens meine unmittelbare Betroffenheit einbringen, drittens meine Lebensbedingungen jetzt verbessern und nicht irgendwann, und die aber gleichzeitig eine Perspektive mit verbinden, die sozusagen weitertreibt, wie es im Übrigen die Neoliberalen immer gemacht haben. Also es war nie genug Marktwirtschaft, man musste immer den Staat noch ein bisschen weiter zurückdrängen und immer noch mehr Eigenverantwortung einfordern. Sozusagen das umzudrehen und diese aufbrechenden Bedürfnisse, seit Jahren vernachlässigten Bedürfnisse in vielen Feldern, sei es Reproduktionsbedürfnissen stärker nachzukommen, Entwicklung wieder mehr mitzubestimmen, auch am Arbeitsplatz und sonst was, kooperative statt konkurrenzielle Arbeitsverhältnisse und überhaupt Beziehungen zu pflegen, all diese Dinge anzusetzen in einer Perspektive. Ich mache es mal an einem Beispiel, damit es für den Herrn auch und für viele andere plastischer wird. Die Bedrohten, ich mache es an einem bestimmten Beispiel, weil ich leider dann dauernd dran arbeite, meistens interessieren sich direkt für Automobilindustrie, ist furchtbar langweilig, aber wenn man da mal hinguckt, große Krise der Automobilindustrie jetzt auch, und vorher war schon die Erschöpfung sozusagen geradezu sinnbildlich, ist aber ein sehr gut organisierter, immer noch gut verdienende männliche Arbeitsplätze und so weiter, aber man kam an den Punkt, eigentlich können wir so nicht weitermachen, indem wir immer wieder für Beschäftigungssicherheit auf alles Mögliche verzichten und die Arbeitsintensivierung so stark wird und die Leiharbeiter sozusagen immer mehr heimdrängen und so weiter. Das geht nicht mehr. Jetzt kommt die Krise und was macht man als erstes? Strukturkonservativ festhalten, wir machen Sicherung der Arbeitsplätze, wie es geht, dafür verzichten wir mal wieder auf Löhne und so weiter. Wir versuchen, dass der Staat hilft, wir versuchen über Kurzarbeitergeld, Abwrackprämie und all diesen Unsinn, ist irgendwie verständlicherweise zu sichern und zum Beispiel bei Opel mehr Autos zu bauen weiterhin, obwohl jeder weiß, eigentlich geht das gar nicht, weil 60% Überkapazitäten in der Welt, wer soll die Dinger kaufen? Es gibt aber kein Projekt, was daran anschließt, sondern die Bewegungen oder die Gruppen untereinander verhalten sich da völlig getrennt voneinander. IG Metall, wie gesagt, zu Recht auf diese Stützung der Strukturen bestehend, aber nicht vorwärtsweisend. Die feministische Bewegung sagt ja, warum sichern wir denn diese blöden männlichen Arbeitsplätze und die ganzen Frauenarbeitsplätze im Einzelhandel, Akanda und so weiter, die werden nicht gesichert. Die ökologischen Bewegungen sagen, ja, Auto ist Umweltsünder Nummer 1, interessiert uns nicht, das Ding muss weg. Hartz-IV-Empfänger und so weiter, völlig berechtigt, warum sollen wir uns einsetzen für diese aus unserer Sicht privilegierten Lohnempfänger sozusagen, und für uns wird mal wieder nur gekürzt und für die gibt es Milliarden und für die Banken auch. Also es gibt keine gemeinsame verbindende Perspektive, statt sozusagen zu gucken, wie eben in der, jetzt kommen wir jetzt wieder ein bisschen kritisch-psychologisch, der Formulierung meiner, oder kamschianisch, meiner eigenen Interessen, ich die Interessen der potenziell Verbündeten, mit denen ich was machen will, mitdenke, mit einbaue und nicht einfach nur immer gegeneinander stelle, sondern wie kann ich die Interessen der Ökologen, berechtigterweise der Feministinnen, sagen, in mein Rettungsprojekt meines Arbeitsplatzes selbstverständlich irgendwie einbauen. Dafür braucht es transformatorische Schritte. Das, glaube ich, merken immer mehr Leute in den Bewegungen, auch die Ökos merken, dass ihre richtigen Forderungen, das muss alles weg und irgendwie auf taube Ohren stoßen, weil damit keine Übergänge geschaffen werden, weil die Leute Angst haben vor Arbeitsplatzverlust persönlich und also irgendwie eine Konversion ja damit dann verbunden sein müsste, wo ich dann neue Arbeitsplätze schaffe in unterschiedlichen Bereichen. Also eine andere Form von Interessenformulierung in den unterschiedlichen Projekten ist Voraussetzung, um so gemeinsame Perspektiven überhaupt zu entwickeln. Danke. Ich sag mal eben, wer sich jetzt gemeldet hatte, das war Morus, Susanne und du, genau. Dann. Ich stehe so ein bisschen vor dem Widerspruch, dass ich eigentlich ein paar Einwände gegen meine Nachbarin gerne formulieren würde, was Bourdieu angeht. Andererseits sind wir jetzt in der Diskussion, die über die kritische Psychologie bzw. von Mario geführt worden ist. Und da will ich jetzt erstmal zur Stellung nehmen. Und ich sehe da mich in einem Widerspruch, oder das müsste man vielleicht auch mal genauer klären. Dass du hast ja sehr, also bei den Widerspruchsgeschichten nicht immer auch auf die kritische Psychologie bezogen, kann ich das nachvollziehen. Jetzt ist ja so, ist vieles, was wir in dem Zusammenhang diskutieren, wirklich spezifisch kritisch-psychologisch, oder ist das ein Wissen, was wir sowieso schon vorher hatten? Ich kann das auch anders fragen. Wir haben eigentlich die Leute vor der kritischen Psychologie, die vielen Revolutionen gemacht, die schon stattgefunden haben. Und warum gibt es seit der kritischen Psychologie so gut keine mehr? Das könnte man natürlich auch mal sehr negativ fassen und sagen, seit diese kritischen Psychologen da sind, hat keiner Lust mehr, Revolution zu machen. Und vorher doch. Also irgendwie, dass man sich zusammenschließen muss, wussten die Spartakusse im Römischen Reich und in der Kaiserzeit eigentlich auch schon. Also das ist keine Abwertung, überhaupt nicht, sondern ich will nur darauf hinaus, dass offensichtlich sozusagen der Umstand, dass man solche Dinge in von mir natürlich ja geteilten und vernünftigen Begriffen sozusagen artikulieren kann, offensichtlich noch nicht der Schritt ist, mit dem man wirklich zur Veränderung kommt oder wo man das fassen kann. Und ich glaube auch, dass man das durch pures Denken nicht hinkriegen kann. Und da würde ich eins aufgreifen, das muss mit Bewegung verbunden sein. Und da will ich nur drei Sachen mal erzählen, die ich in dem Zusammenhang, also die mich beeindruckt haben. Das ist einmal eine, oder sind auch mehr, aber ich muss ja ein bisschen kurz fassen. Das ist Diplomarbeiten, auf die ich mich zum Teil eben schon bezogen habe. Ich will jetzt auf eine gehen, von Jan Ahler, die ist auch da, die kann sich dann dazu äußern, wenn sie will, wenn ich hier falsche Sachen erzähle. Die also eben ein empirisches Projekt mit Leiharbeitern gemacht hat und zum Beispiel die, wie ich finde, relativ raffinierte Fragestellung unter anderem mit denen entwickelt hat, mal irgendwie zu fragen, was sie eigentlich alles vermissen und was ihre Probleme sind, um daraus indirekt herausarbeiten zu können, was sie eigentlich für mögliche Ziele haben. Dass das von vornherein gar nicht klar war und dass das auch in einem zweiten Schritt erst thematisierbar ist. Oder die Arbeit von Katharina Schmalstieg über kleinste Veränderungen im Rahmen und am Rande der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung, ich glaube in San Francisco, wo auch ausgesprochene Kleinigkeiten eine Rolle spielten, die man dann also analytisch aufschlüsseln kann, aber die sich einfach im Verlaufe von wirklichen Bewegungen ergeben, wie ich das sozusagen bestenfalls so ein bisschen aus universitären Zusammenhängen, Studentenbewegung, also jetzt heutiger, und Kritiken, die da kommen. Oder auch ein Aufsatz, Mario, in dem du sozusagen Prozesse aus dem Banlieue beschreibst in Paris, wie da also ganz bestimmte Dinge, die Leute, könnte ich jetzt von mir sagen, motivieren, erst eben wirklich in der Praxis rauszukriegen sind. Und das, finde ich, ist so ein zentraler Punkt, dass wir, also aus meiner Sicht, das, was wir theoretisch analysieren können, sowohl gesellschaftstheoretisch als auch mit den Begriffen und dem Vokabular der kritischen Psychologie und wie man da so bestimmte Sachen auf den Punkt bringen kann, aber letzten Endes nur fruchtbar werden können, wenn sie in eine bestimmte soziale Praxis übergehen und dann auch probiert wird, ob das wirklich was bringt. Das heißt eigentlich dieser sozusagen Handlungsforschungscharakter, der eigentlich mit der Methodik der kritischen Psychologie verbunden ist, der müsste eben in sehr viel stärkerem Maße umgesetzt werden, als wir das tun. Und da sind für mich dann immer sehr eindrücklich eben auch so Diplomarbeiten, in denen das passiert oder auch Promotionen, wo dann diese unterschiedlichen Bewegungsweisen von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern oder von Leuten, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, die gefördert werden sollen und welche Wege, die auf einmal finden, dass das und dass dieses empirische Material dann wieder neu aufgeschlüsselt und verallgemeinert werden müsste. Und das ist, glaube ich, was uns fehlt, also wo wir auch wenig Potenzial haben. Diese konkreten Schritte in die Praxis, wo man überraschende Sachen mitkriegt, also schon vor vielen Jahren waren wir in so einem Arbeitslosenprojekt, dann haben die Leute gefragt, warum sitzen die eigentlich da? Und dann haben die meisten eigentlich nicht gesagt, weil sie irgendwie Arbeit haben wollen oder weil sie kämpfen wollen oder sonst wie, sondern exemplarisch würde ich die Antwort eines Mannes, der da war, der sagt, ich bin im Wesentlichen hier, um Frauen aufzureißen. So, das war sozusagen aus seiner Isolation heraus eine Argumentation, inwieweit jetzt diese Motivation von ihm trotzdem politisch drehbar ist. Das ist eine empirische Frage. Ja, kann man ja gucken, vielleicht findet er ja Frau, die mit ihm zusammenkämpft oder wie auch immer. Nur diese glatte Möglichkeit, die Leute, die sich irgendwo engagieren, tun das aus reinen politischen Motiven, glaube ich einfach nicht. Und man muss sich diesen Widersprüchen stellen. Und ich glaube, dass wir das Instrumentarium dazu haben. Was uns ein bisschen fehlt, ist die Praxis, das zu realisieren. Nicht, weil wir es nicht wollen, sondern weil wir vielleicht auch ein bisschen wenig sind. Ja, also ich gucke als Soziologin, verfolge als Soziologin, interessiert hier die Diskussion, die Beiträge, also nicht als kritische Psychologin, und ich habe ein bisschen Mühe mit ein paar Begriffen, und ich will das jetzt einfach nochmal auch am Beispiel sagen. Sie hatten in unterschiedlichen Beiträgen sind davon darauf eingegangen, zum Beispiel unter dem Begriff der Prekarisierung oder prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen, dass es darum ginge, bei denen, die da dem ausgesetzt sind oder das Leben, dass es darum geht, dass da alte Habitus, alte Orientierungen aufgegriffen werden, zum Beispiel nach Italien zu reisen und die D-Mark wieder ausspielen zu können. Oder auch zu sagen, es gibt so, also das, was sich jetzt im Moment da zeigt, ist sowas wie eine Handlungsunfähigkeit, ja, derjenigen, die diesen Verhältnissen ausgesetzt sind. Und ich habe Untersuchungen gemacht im Einzelhandel zu prekären Beschäftigungsverhältnissen und auch zu Arbeitslosen. Und ich will mal nochmal das problematisieren, diese Perspektive, weil und fragen, was verstehen Sie jeweils unter Handlungsfähigkeit? Also was wird da mit verstanden? Also zum Beispiel, wenn ich mir angucke, dass Leute unter prekären Verhältnissen oder in Arbeitslosigkeit leben, dann machen die ja nicht nichts oder handeln nicht oder verfügen auch. Und zum Beispiel die Frage zu sagen, ich bin jetzt hier nicht, weil ich Arbeit haben will, weil vielleicht habe ich auch kapiert, dass mit meinem Hintergrund es wenig sinnvoll ist, Arbeit zu haben. Vielleicht ist es viel besser, sich in soziale Bindung zu geben und eine Frau aufzureizen, kann ja durchaus sinnvoll sein, subjektiv sinnvoll und ein durchaus ein widerständiges, sinnvolles Potenzial auch haben. Ich habe eben extra gesagt, es gibt keine Handlungsunfähigkeit in unserem Begriff. Ja, nein, also aber das ist, und darüber würde ich aber auch gerne diskutieren sozusagen, genau über die Perspektive, die sich für mich da zeigt. Zum Beispiel, ich kann das aus meinen eigenen Untersuchungen sagen, um das nochmal zu betonen, was ich damit meine. Da gibt es zum Beispiel Frauen, die in prekären Lebensverhältnissen jetzt Familienernährerinnen sind, ja, während Männer arbeitslos sind. Und die Frage ist, was passiert eigentlich an Handlungsstrategien, wie wird damit umgegangen? Und da ist zum Beispiel so, dass auf der Ebene der Orientierung oder auf der Ebene der alten Habitus, wenn Sie so wollen, schon die Frage ist, dass Männlichkeit und Erwerbsarbeit miteinander verknüpft sind und dass das zum Beispiel für die Geschlechtsidentität der Männer durchaus ein Problem ist. Das ist eine Ebene. Die zweite Ebene, die Ebene der Praxis, ist aber, dass es durchaus erzwungenermaßen unterschiedliche Arbeitsteilungen gibt. Da ist es plötzlich der Mann in der Arbeitsteilung, der zum Beispiel Preise vergleichen muss und sich um bestimmte Reproduktionen kümmert. Und was passiert dann auf praktischer Ebene, dass das jetzt plötzlich in der Arbeitsteilung anders erfolgen muss? Was heißt das dann wieder für die Konstrukte von Männlichkeit und Weiblichkeit? Und da hat sich in den Untersuchungen gezeigt, dass es da durchaus inhaltliche Verschiebungen gibt. Also meine Frage ist, was wird unter Handlungsfähigkeit und vor allen Dingen und in der Unterscheidung restriktive Handlungsfähigkeit versus emanzipative Handlungsfähigkeit. Wer kann das entscheiden? Auf welcher Grundlage wird das entschieden? Wessen Klassifikationen greifen da? Und auch die gleiche Frage, die sich für mich daran stellt, was ist Anpassung und Widerstand? Und ist das eindeutig zu unterscheiden in dem Handeln? Und das klang mir ein bisschen so an. Können die Referentinnen ja nochmal darauf zu sprechen kommen, weil das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Also nur um das Grundverständnis ganz kurz zu skizzieren. Handlungsfähigkeit ist wie vor allem restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist in der kritischen Psychologie keine Kategorie im Sinne einer Einkategorisierung von Menschen oder Handlungen, sondern sind analytische Begriffe, mit denen versucht werden soll, die Widersprüchlichkeit realer Handlungen sozusagen selbstaufklärerisch zu untersuchen. Also im Sinne von inwieweit verstricke ich mich mit dem, wie ich mich in dieser Situation arrangiere oder wie ich jetzt Umgangsweisen damit gefunden habe, sozusagen in Situationen, in denen ich eben auch bestimmte Kosten habe, unter denen ich leide. Also wenn ich die nicht habe und nicht leide, hat die kritische Psychologie sowieso dazu nichts zu sagen, also außer dass sie vielleicht von außen politisch kritisieren kann. Aber das ist ja sozusagen die Grundannahme der kritischen Psychologie, dass es sich sozusagen um eine Wissenschaft in der Theoriesprache vom Standpunkt des Subjektes versteht, als auch um eine Forschung, sozusagen die Subjekte nicht zum Gegenstand, sondern zum Mitforscher macht. Und Gegenstand der Forschung ist die Welt, wie sie sich ihnen darstellt. Und die Frage, warum, aus welchen Gründen und Interessen heraus sich gerade diese Handlungsmöglichkeiten für sie als ihre Handlungsmöglichkeiten wahrnehmen, sozusagen. Und die Frage, ob sich daran was verändern lässt, zusammen mit ihnen in ihrem Interesse, ist dann letztlich eine, die sozusagen ähnlich wie bei der Handlungsforschung daran gebunden ist, dass man einerseits die Prämissen sozusagen, die in diese Gründe eingehen, durch einen veränderten Blick oder veränderte Positionierung oder veränderte Bündniskonstellation oder was auch immer sozusagen verschieben kann, sodass die Menschen die Möglichkeit für sich sehen, diese Interessen in einer anderen Konstellation zu realisieren und insofern sozusagen, Punkt. Und restriktiv versus verallgemeinerbar ist dann sozusagen nur der Versuch, in diesen polaren Begriffen reale Widersprüchlichkeiten sprechen zu können und nicht zu sagen, okay, du bist noch restriktiv, aber Karl-Heinz hat es schon bis zur Verallgemeinerung geschafft, sozusagen. So, das ist sozusagen die, ich kann das gerne mal einmal kurz sagen, es gibt so einen kurzen Aufsatz von Holzkamp in Antwort auf einen Herrn Boretzky, wo er, der heißt dann auch, worauf bezieht sich das Begriffspaar restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, gibt es glaube ich im Internet, also sagen, weil das ist so ein ganz häufiges Missverständnis an diesen Begriffen, deshalb wollte ich es jetzt nochmal kurz sagen und so, und dann können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Dann mach doch du erstmal. Ich wollte nochmal was zu deinen Äußerungen zum Sozialismus oder dass der Sozialismus plötzlich irgendwie positiv konnotiert wird, habe ich auch aus meiner praktischen Erfahrung kann ich das nicht bestätigen. Also selbst wenn ich mit Schulklassen zu tun habe, wenn ich das Wort Sozialismus irgendwie zu kühn in den Mund nehme, werde ich ganz schnell irgendwie als antiquierter Volltrottel und Traumtrenzer irgendwie diskreditiert. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Was mich aber viel mehr interessiert, ist dieser Verzicht auf eine übergreifende Utopie, eine gesellschaftliche Utopie. Ich denke, das wirft ganz eklatante Schwierigkeiten auf, wenn man tatsächlich etwas an der Belastungssituation der immer mehr werdenden Einzelnen ändern will, weil die Belastungen ausgelöst werden durch strukturelle Bedingungen. Das heißt, wenn ich etwas verändern will an der belastenden oder als belastend erfahrenen Situation, werde ich wahrscheinlich an den strukturellen Bedingungen ansetzen müssen, weil es individuell einfach keine Lösungen gibt. So, das heißt, da brauche ich natürlich eine ganze Menge Menschen dazu. Die haben jetzt aber auf ihrer Alltagsebene oft Zielsetzungen, die in ihren individuell als belastend erfahrenen Bedingungen natürlich verwurzelt sind, die sich oft widersprechen. Also mal ein ganz banales Beispiel, ein Betriebsrat sagt, ich will aus meinem Betrieb jetzt irgendwie möglichst die Leiharbeit raushalten. Das ist dann schon ein sehr engagierter und aufgeklärter Betriebsrat. Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich die Leiharbeiter, die bei uns da sind, über Betriebsvereinbarungen rausbekomme. So, ist ja eigentlich letztendlich im Sinne des Leiharbeiters, weil es ist natürlich dann schön, dass die Arbeitsplätze in feste Plätze umgewandelt werden, in feste Beschäftigungsverhältnisse. Aber der Leiharbeiter, der da gerade drin ist, der wird seinen Job verlieren. Das heißt, es geht erstmal auf der ganz konkreten Ebene gegen seine Interessen. Das heißt, wenn man sich jetzt aber solidarisieren will und eigentlich ein erstrebenswertes Ziel gemeinsam angehen will, dann muss man übergeordnete Ziele finden, auf die man sich einigen kann. Da wird man ganz schnell irgendwie doch auf gesellschaftliche Entwürfe kommen, um diese übergeordneten, Widersprüche versöhnenden Ziele überhaupt formulieren zu können. Dass die natürlich in der Lebensrealität des Einzelnen dann auch wieder verwurzelt sein müssen und daraus auch entwickelt sein müssen, ist mir auch klar. Ansonsten trägt das keiner mit, geht keiner dafür Risiken ein und zeigt dafür kein Engagement. Mir ist aber unklar, wie ich darauf verzichten kann, über so eine, ich sage das jetzt nochmal, gesellschaftliche Utopie, auf die man sich konsensuell einigt. Das war jetzt ein Doppelmoppel. Weil erstens dann die kleinen Schritte keinen Maßstab mehr haben. Ich kann nicht mehr gucken, ist das ein Schritt eigentlich in die Richtung, die wir anstreben, gemeinsam anstreben? Oder ist es einer, der eigentlich das formulierte Ziel, das gemeinsame Ziel unterminiert? Ich brauche ja irgendwo mal so einen Maßstab, auf den man sich irgendwie zumindest ein bisschen flächendeckend irgendwie geeinigt hat. Und zweitens werden wir plötzlich irgendwie furchtbarste Konflikte innerhalb der Leute haben, die eigentlich im gemeinsamen Boot sitzen, weil sie alle nur noch Partialinteressen vertreten, die nämlich ganz aktuell für sie erfahrbaren und die sich oft widersprechen. Also insofern finde ich das ganz ungemein wichtig, so eine gesellschaftliche Utopie zu formulieren. Ja, Klaus-Jürgen Bruder, Berlin. Ich bin ja hier ein Gast, ein neugieriger Gast und verfolge die Diskussion mit großer Zustimmung und Freude, möchte aber noch einen Gesichtspunkt oder einige Gesichtspunkte anfügen, die ich denke wichtig sind und der Struktur der Veranstaltung gemäß natürlich keinen Platz eingenommen haben. Ich fand es sehr interessant, wie der Beitrag von Morus und der Beitrag von Irene Dölling zusammenpassen. Und zwar, wenn man wiederum einen nächsten Gesichtspunkt, übergreifenden Gesichtspunkt wählt, nämlich ist es nicht so, dass die Frage der Handlungsfähigkeit oder der Behinderung von Handlungsfähigkeit, die ja von Bourdieu, deiner oder ihrer Darstellung nach überwunden wird, dass die auch die Überwindung von Bourdieu, wenn man sie auf ein Feld bezieht, es sich eigentlich um ein Feld von Konkurrenz handelt. Und in dem Feld von Konkurrenz haben wir wieder das, was man bei der Dichotomie oder Gegenüberstellung von Handlungsfähigkeit und Behinderung von Handlungsfähigkeit sehen kann, da nämlich ein unsere Gesellschaft charakterisierendes Prinzip. Also wir überschreiten diese Gesellschaft nicht. Und damit kommen wir zu dem Dilemma, das immer am Ende von den einzelnen Beiträgen diskutiert wurde, nämlich, was ist die Perspektive, wie kann man das überschreiten, wie kann man das ist, gesellschaftsüberwindende Alternativen formulieren. Und da, denke ich, reicht tatsächlich die Betonung der Handlungsfähigkeit nicht aus. Ich habe mir überlegt, was war eigentlich das Motiv für Rosa Luxemburg, für Karl Marx, für Engels, für Lenin und so weiter, war das die Erweiterung ihrer individuellen Handlungsfähigkeit oder wären die nicht viel besser, hätten die nicht viel mehr Möglichkeiten gehabt, vor der Revolution natürlich bei Lenin, wenn sie Professoren geworden wären, da wären sie in intellektuellen Fähigkeiten entsprechend reüssiert. Also ich denke, es ist zu wenig, darauf einzugehen. Man braucht tatsächlich, stimme ich Ihnen zu, eine Utopie. Diese Utopie kriegen wir aber nicht durch theoretische Anstrengung, das ist auch klar. Deshalb, und wir kriegen sie auch nicht, indem wir, was vielleicht ich jetzt versuche, aber nicht machen will, nämlich eine Theorie gegen die andere auszuspielen. Deshalb versuche ich als dritte Möglichkeit, eine psychoanalytische Perspektive in die Diskussion zu bringen, die bisher gefehlt hat, obwohl Bourdieu ja den Begriff des Habitus mit diesem Begriff etwas eingeführt hat, was das Unbewusste ernst nimmt. Trotzdem denke ich, sind zwei Sachen noch wichtig zu wissen, was die Psychoanalyse auszeichnet, was wir von der Psychoanalyse lernen können. Das sind nämlich genau das Potenzial, das sie in sich birgt, also das Unbewusste zum Sprechen zu bringen oder sprechen zu lassen, in ihrem eigenen praktischen Ansatz wieder sabotiert. Das ist das Interessante, warum Psychoanalyse überhaupt für uns diskussionswürdig ist, nicht als Vorbild für andere Theorien, sondern als Vorbild, was man aus ihr lernen kann. Das ist nämlich in den Versuchen der Freisetzung immer diese Momente von Sabotierung oder von Behinderung, jetzt komme ich auch wieder auf die Begriffe, ergibt. Die zweite Seite, die ich noch sagen wollte, wäre, ich beobachte in der Diskussion ein Charakteristikum, dass wir oder dass man als Linker, viele Linke, die Linken überhaupt, auszeichnet, nämlich immer für andere denken zu wollen. Und das ist, glaube ich, passt ganz gut zu dem Gefühl von Hilflosigkeit, von Perspektivlosigkeit, dass wir zwar für andere denken können, aber dass die anderen das dann nicht tun, was wir für die so ausgedacht haben, dass sie das nicht übernehmen können. Und dass das die einzige Möglichkeit, auch wieder mit Bourdieu der es hervorgeführt hat, oder mit der Psychoanalyse, die wäre, zu denken, was können wir in unserer Situation als kritisch gebildete Intellektuelle, praktisch arbeitende Intellektuelle tun, dass das das Zentrum ist, von dem aus wir ausgehen müssen. Dankeschön. Feld und Konkurrenz, also ja sicher, also ich denke schon, eine Ebene, über die wir nachdenken müssten, auch wenn es um unsere eigenen Begriffe geht, und das hat ja eigentlich Bourdieu auch immer wieder gefordert, aber er ist natürlich auch Gefangener seiner Zeit gewesen, ist, dass wir natürlich auch in der Wissenschaft in Begriffen denken, die ja mehr oder weniger direkt im Zusammenhang stehen mit den sozialen Zusammenhängen, in denen wir leben. Also die sind ja nicht von, kommen ja nicht von irgendwo her und sind also ahistorisch und abstrakt. Ne? Also ich denke, dass man an vielen Punkten bei Bourdieu sehen kann, er ist einem Denken verhaftet, was also sozusagen zusammenhängend adäquat ist, die wir heute als fordistische Moderne bezeichnen würden. Ich finde ihn dennoch, also in vielen seiner Erkenntnismittel, die er also uns zur Verfügung gestellt hat, anregend, aber ich würde eben auch gleichzeitig, das hat er selber gefordert, man muss eben auch immer seine eigenen Begriffe, seine Klassifikation und so weiter zum Gegenstand von Erkenntnis machen. Das gehört also zur sozialen Praxis von Wissenschaft. Also insofern könnte man auch darüber nachdenken, also wenn man nur von Konkurrenz spricht. Man könnte auch also neutraler sagen, es geht da immer um Kämpfe, es geht um Auseinandersetzungen, in denen unterschiedlich Positionierte um ihre Interessen, um die Durchsetzung ihrer Interessen kämpfen. Das muss nicht unbedingt also von vornherein Konkurrenz sein, wenn man sich miteinander auseinandersetzt und klar ist, also dass das sozusagen nicht eine schlichte Harmonie ist. Also dennoch kommen immer wieder, und das hat er ja mit drin, also klar, es sind Herrschaftsverhältnisse, in denen in den Feldern also Leute positioniert sind, und von daher ergeben sich auch also die Sachen, also ihrer, ja, wenn man so will, Handlungsmöglichkeiten. Aber ich wollte nochmal sagen, genau das finde ich, also ist der Punkt, an dem wir, glaube ich, wirklich stärker sozusagen auch uns kritisch befragen müssen. Wir, und das klang mir jetzt auch immer wieder so durch, wir produzieren ein Wissen, das wir sozusagen den Akteuren in ihrer Praxis oder für ihre Praxis zur Verfügung stellen. Und also wir überlegen jetzt nur quasi, also wie kriegen wir sie, jetzt mal ganz grob gesprochen, ja, dazu, dass sie das, was wir wissen, auch in ihr Wissen integrieren. Und also da, glaube ich, sieht Bourdieu die Sache ganz anders. Und ich glaube, wir müssen da für unsere eigenen Debatten und das, was wir können, was wir also sozusagen auch wirklich an Wissen produzieren können, genauer definieren. Und da finde ich also, dass Bourdieu sagt, an erster Stelle stehen der praktische Sinn der Akteure. Die geben uns, indem wir genau gucken, was machen die eigentlich? Was meinen sie zum Beispiel, wenn sie in solchen Gesprächen sagen, da kommen Formulierungen, die wir sofort interpretieren. Aber was meinen Sie wirklich, wenn Sie sagen, also die Zeiten, als wir nach Italien fahren konnten und also sozusagen da den großen Max spielen konnten und so weiter? Da wäre erstmal genau zu analysieren, in welchem Kontext. Das ist natürlich also sehr kleinteilig und sehr aufwendig. Aber zu verstehen, warum Sie welche Klassifikationen, welche Bilder, welche also sozusagen Umschreibungen in welchen konkreten Situationen einsetzen, um ihre Situation, ihre Position in einem bestimmten Zusammenhang deutlich zu machen, ihre Wünsche zu artikulieren, das, was sie zu Leidenschaften hinreißt oder wo sie sagen, kann mich mal oder so. Das zu verstehen, also nicht mit unseren eigenen Klassifikationen, das, was wir interpretieren, da die Situation zu interpretieren. Deshalb also ist auch Psychoanalyse so wichtig, die Leute wirklich zum Sprechen zu bringen und das ernst zu nehmen. Das ist also das Entscheidende. Das, also, das für mich ein ganz entscheidender Ausgangspunkt wäre, erstmal wirklich dahinter zu kommen, wie nehmen Akteure in konkreten Situationen, in konkreten Feldern das, was da sozusagen scheinbar vom Feuilleton und sonst wo immer beschrieben wird, als große Zusammenhänge und schon als feststehen. Wie nehmen Sie das wirklich wahr? Wie interpretieren Sie das? Ist das wirklich eine 1:1 Übersetzung? Also ich erinnere nur an die vielen Forschungen zur Transformation Ostdeutschland, wo ja sehr schön empirisch gezeigt werden konnte, dass die ganzen also soziologischen Großaussagen oder auch politischen, die dann nur aufgegriffen wurden, dass also die Leute nach einer kurzen Zeit der Anpassung an die neuen Verhältnisse sich so verhalten werden, wie das normal ist im Westen, dass sich das überhaupt nicht gezeigt hat, sondern dass sie mit ihren geschichtlichen Habitus die Sache interpretiert haben von ihren Erfahrungen, von dem, was für sie wichtig ist. Und sie haben etwas anderes daraus gemacht und sie haben Einfluss darauf gehabt, zum Beispiel auch auf bestimmte Strukturen, zum Beispiel, dass im Osten etwa die Einrichtungen zur Kinderbetreuung eben keineswegs nach westdeutschem Muster sozusagen umgemodelt wurden, sondern bis heute ganz anders aussehen als im Westen. Da hat also könnte man sagen, wenn man sich anschaut, wenn man genau analysiert, was also sind die empirischen Wahrnehmungen, Deutungsmuster, das, was für Sie wichtig ist, wie also setzen Sie da Akzente, dann kann man auch, und das wäre für mich der Ausgangspunkt für eine wissenschaftliche Analyse, zu sagen, so sehen Sie die Welt, so und so kann ich das erklären. Und dann kommt eigentlich also sozusagen ein Verstehen dessen, warum Sie so und so die Welt analysieren, Schwerpunkte setzen, eben das Bild von Italien beschwören und so weiter. Und dann kann ich also als Wissenschaftler mit Distanz zu diesen empirischen, konkreten Prozessen dann auch Zusammenhänge herstellen, die im praktischen Vollzug nicht unbedingt sichtbar sind. Aber dann ist immer noch die Frage, interessiert das, ist das für diejenigen, die da praktisch handeln, mit diesem Wissen, was wir da produzieren, ist dieses Wissen für Sie überhaupt relevant? Da müsste ich wiederum konkret fragen, welche Art von Wissen ist, was wir produzieren, von dem wir also meinen, dass ohne, und was ja auch ganz wichtig ist, ist das also für, da müsste ich wieder analysieren, für welche Akteure, in welchen konkreten Zusammenhängen kann bestimmtes Wissen relevant sein, oder muss ich immer auch einfach feststellen, es ist für Sie nicht relevant, weil es also eine Form von Wissen ist, das überhaupt nicht zu vermitteln ist zu Ihren praktischen Erfahrungen, oder weil es also auch bestimmten Interessen, wenn man so will, auch Ängsten entgegensteht. Also insofern denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir also diesen Unterschied, was wir können, und wir können im Grunde genommen nur, was heißt nur, Bourdieu hat es eigentlich gesagt, das ist das eigentlich Politische an wissenschaftlicher Wissensproduktion. Das so genau wie möglich die soziale Welt zu analysieren, ohne unsere eigenen Sichtweisen, also immer gleich mitzureflektieren, was in unsere eigenen Sichtweisen, und sie nicht also als die Norm zu setzen. Und er hat eben auch mal gesagt, also Soziologie, könnte man verallgemeinern, muss beständig immer wieder das aussprechen, was keiner hören will. Und also und da wären für mich also dann Punkte, wo ja, auf einer anderen Ebene, Wissenschaft greift ja gar nicht direkt politisch ein. Wissenschaft kann auch nicht direkt Massen sozusagen aktivieren und so weiter, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern das sind wiederum ganz andere Ebenen von Akteuren. Und die Frage ist dann also, wo könnten es Gruppen politischer Akteure geben, die bestimmte Erkenntnisse, die Wissenschaft gewonnen hat, aufgreifen, aber zu dem in Beziehung setzt, was soziale Gruppen an Neuem in die Welt bringen und das zum Beispiel eben auf die Agenda setzen. Um das deutlich zu machen, also Susanne hat ja schon ihre empirischen Untersuchungen angesprochen. Wir wissen auch, dass es Soziologen gibt, die also schnell voreilig sagen, diejenigen, die aus dem Erwerbsprozess langfristig oder endgültig herausfallen, die können wir klassifizieren als Überflüssige. Ne? Also man könnte auch sagen, als überflüssig Gemachte. Und, also ich erinnere nur an die Schlussfolgerung von Heinz Bude, das sind diejenigen, ein bisschen in die, sozusagen auch, würde ich meinen, unreflektiert Bourdieu einfach aufgreift und weiterschreibend, also mit seinen Studien zur algerischen Gesellschaft, was ja eine ganz andere Situation ist, dann eben zu sagen, das sind die, die resigniert sind, das sind die, die also gewaltbereit sind, die kriminellen Elemente, die also nur noch also Hartz IV versaufen und so weiter und so weiter. Wenn man sich, da hat keiner, denke ich, untersucht, welche Aktivitäten Menschen entwickeln, die in solchen Situationen sind. Natürlich gibt es auch welche, die resigniert in ihren Wohnungen sitzen und ihr Geld versaufen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wenn wir sozusagen unsere Sichtweise aus großen Schlussfolgerungen sofort schließen und sagen, so nehmen wir die Welt wahr, dann entgeht uns, was an Potenzialen da ist, was Menschen aus dieser Situation machen, welche Strategien sie entwickeln, um für sie, für sich dennoch ein sinnvolles Leben zu leben, was ja zunächst mal gar nicht mit großen Utopien zusammenhängt, sondern das sind Bewegungen im Kleinen. Die sind auf Individuen. Ich will mit meiner Familie aus der Situation, wo der Mann langzeitarbeitslos ist, nie wieder eine Arbeit kriegen wird und ich jetzt prekär beschäftigt Familienernährerin geworden will, bin, ich will aus der Situation für mich und meine Familie sozusagen das Beste machen, ohne dass der nun also völlig versauert und ich total überarbeitet bin und was weiß ich. Aber was Politik, und da kommen wissenschaftliche Erkenntnisse dann rein, wenn sie solche Erfahrungen ernst nimmt, was Politik machen könnte, wäre zu sagen, wir wiederholen nicht klassifizierend sozusagen Diskriminierungen solcher Leute, die also sozusagen als überflüssig gekennzeichnet werden, als diejenigen, die das Prekariat bilden und so weiter und so weiter, sondern also wir könnten zum Beispiel politisch auch auf die Agenda setzen, dass hier Lebensformen entwickelt werden, die eine Alternative bieten können, wenn wir sie auf die politische Agenda setzen, für immer mehr Menschen, die gar nicht mehr ihr Leben lang in Normalarbeit, ohne Arbeitslosigkeit und so weiter verbringen werden. Das könnten Perspektiven sein für jüngere Leute, die heute schon wissen, sie werden nie eine Berufsbiografie haben wie ihre Eltern oder Großeltern, die ganz anders mit Unsicherheiten umgehen und so weiter, wo dann aus den konkreten empirischen Erfahrungen, wenn ich sie ernst nehme und ich mit dem wissenschaftlichen Blick wiederum größere Zusammenhänge sehe, politisch etwas, also für politische Bewegungen etwas anbieten kann, was eben über das Gegebene hinausgeht und was eine Chance sein könnte, sozusagen eben auch zu Visionen zu kommen, die vielleicht eben dann auch auf ja, Interessen bei denjenigen stößt, die sich überhaupt nicht politisch engagieren, aber plötzlich sehen, hier werden bestimmte Erfahrungen von ihnen, die bisher gesellschaftlich abgewertet werden, stigmatisiert werden oder überhaupt nicht also thematisiert werden, damit gar nicht existent sind, plötzlich ernst genommen und zwar mit Blick auf eine Umgestaltung der Gesellschaft, wo dann eben auch wieder sozusagen eine Verbindung zu Größerem hergestellt werden könnte, ohne dass ich schon kurzschlüssig sage, also bestimmte Einsichten und dann werden die politisch aktiv. Das ist viel komplizierter meines Erachtens. Ich sage mal ganz kurz, wer sich noch gemeldet hat, damit es keine Unruhe gibt. Morus und Mario wollten reagieren auf Fragen und Diskussionsbeiträge, die gekommen sind. Dann war hier der Herr mit dem Ringelshirt, wenn ich das mal so sagen darf. Pink. Ja. Jochen und Adrian hatten sich noch gemeldet. Und es ist jetzt fast Viertel vor, also müsst ein bisschen knapper. Ja. Danke. Ja. Ja, also ich stimme dem fast ausnahmslos zu, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass es auch sozusagen völlig kompatibel ist mit den Vorstellungen, die in der kritischen Psychologie dazu entwickelt worden sind. Für mich ist die noch bestehende Frage, wie man in diesen Zusammenhängen, die Sie jetzt in diesen kleinformatigen Zusammenhängen, wie man eigentlich da dieses Wissen, was sozusagen nicht aus diesen Kontexten selber heraus gewonnen ist, aber eine Einsicht in Strukturwissen ist, wie man das einbringen kann. Ich will das nur an einem Beispiel bringen, was jetzt nicht aus politischen Zusammenhängen ist, sondern noch viel kleinformatiger aus Erziehungszusammenhängen. Also wenn, wir haben ja über Jahre ein Projekt gemacht mit Familien, wo Kinder drin waren, Erziehungspraktiken und so weiter und so fort. Und sind natürlich da auch auf Erziehungsvorstellungen gestoßen, die sehr stark darauf hinauslaufen, Kinder zu reglementieren, zu unterdrücken und sonst wie. Und es ist ja die Frage, will man das jetzt, wenn man bestimmte Aspekte, jedenfalls glaubt zu wissen, über Behinderung von Kindern, einfach dann nicht sagen oder bringt man es ein? Das heißt, es ist so eine Art von Interventionsforschung, nicht eine, die auch versucht, sozusagen die Widersprüche, die sich bei dieser aktiven Lebensbewältigung ergeben, die immer Handlungsfähigkeit ist. Auch der Suffkopf ist handlungsfähig. Das muss man ganz klar sehen. Und es gibt nicht irgendwie sozusagen Leute, die nicht saufen, die sind handlungsfähig, und Säufer sind nicht handlungsfähig, sind alle handlungsfähig. Die Frage ist immer nur, mit welchen Widersprüchen sie jeweils zu tun haben. Also wie man wie man die Widersprüche, in die Leute bei der Lebensbewältigung reingeraten, wie man dabei sozusagen Unterstützung leisten kann, die für sie aufzuklären. Und da ist der Punkt nicht der, dass jetzt dieses Konzept der Handlungsfähigkeit bedeutet, dass irgendjemand Norm setzt, sondern dass man, sofern das gelingt, Begriffe zur Verfügung stellt, mit denen sie das selber analysieren können. Und das ist meines Erachtens eine sozusagen ähnliche, wenn nicht gleiche Art und Weise des Umgangs, wie das auch in der Psychoanalyse, jedenfalls wie ich sie sehe, ist, nämlich Konzepte zur Verfügung zu stellen, mit denen man seine eigene Situation aufschlüsseln kann. Wobei die Konzepte natürlich verschieden sind, da kommen jetzt wieder verschiedene Sachen rein, aber beispielsweise, wenn du eben den Begriff des Unbewussten eingebracht hast, dann spielt er in der kritischen Psychologie auch eine sehr große Rolle, nämlich, dass die Leute sich über die Gründe, Motive und Konsequenzen ihres Handels nicht bewusst sind und möglicherweise gar nicht bewusst sein können. Die Frage ist nur, das wäre dann wahrscheinlich wieder eine Differenz, woher man sozusagen dieses Unbewusste erklärt. Aber dass das sozusagen zentrale Fragen sind, das würde ich auch sehen. Und jeder Art, da würde ich auch zustimmen, die jetzt versucht, normativ oder quasi pädagogisch da irgendwie einzugreifen, muss irgendwie meines Erachtens, ich glaube, das da erklären zu können, am Widerstand der Subjekte scheitern. Und das ist vollkommen sinnlos. Sondern es muss aus den Realwidersprüchen sich leisten. So, und jetzt finde ich noch an den Gedanken, die Sie vorgetragen haben, sehr interessant, sozusagen, was wir als Verallgemeinerungskonzept haben. Das Verallgemeinerungskonzept der kritischen Psychologie ist ja ein absolut nicht quantitatives, sondern es funktioniert so, dass sozusagen aus Einzelanalysen heraus nachgedacht wird, was ist eigentlich, wenn wir solche Sachen analysieren, die Sie als Beispiel vorgetragen haben, die ich als Beispiel vorgetragen habe, wenn wir da gucken, was sind Widersprüche und auch Lösungsmöglichkeiten, was ist an gesellschaftlichen Widersprüchen in diesen individuellen Verhaltensweisen realisiert worden und wie kann man vom Einzelfall aus, also den begriffenen Einzelfall, so analysieren, dass er für andere interessant ist, darüber mit nachzudenken. Also dieses Verallgemeinerungskonzept ist das, was eigentlich sozusagen das Subjekt wissenschaftlich ist, und deswegen finde ich es kompatibel. Ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, sondern nur kurz sagen, wenn ich mir beispielsweise die Analysen im Elend der Welt angucke, was ich auch in meinen Seminaren besprochen habe, finde ich alles wahnsinnig beeindruckend, finde zum Teil ziemliche Nähe zu kritisch-philologischen Aspekten, und was ich auch finde, ist eine gewisse Trennung von Handlung und Struktur, die auch Bourdieu ist. Wenn der also über die Art und Weise, wie Gymnasiasten aus der Umgebung von Paris sozusagen nicht richtig kapieren, warum sie als Gymnasiasten in der keine richtige Chance haben, und dass er sagt, man muss erstmal das Bildungssystem in Frankreich analysieren, um begreifen zu können, warum diese Gymnasiasten in der Weise damit umgehen, dann sind das schon zwei Analyseebenen, wo ich meinen würde, dass, und da sehe ich jetzt keinen großen Unterschied, dass er sagt, wir müssen diese Analyseebenen, meine Interpretation, analytisch trennen, um sie begrifflich vermitteln zu können. Und da sehe ich den großen Unterschied eigentlich nicht. Ich sehe den Unterschied eher, dass Bourdieu immer so kleine Rückfälle hat, die einzelnen als Effekte von Bedingungen zu sehen. Das könnte ich jetzt am Elend der Welt zeigen, aber das ist jetzt auch egal. Aber ich wollte nur darauf hinaus, ich glaube, dass die Unterschiede möglicherweise kleiner sind, als sie sich jetzt aus unserer Diskussion ergeben. Danke. Ja, an die Fragen anschließend, auch an deine. Ich glaube, die Begriffe, die wir benutzen, sind ja eher Verhältnisbegriffe. Also es gibt ja überhaupt niemanden, der nur anpassend oder nur widerständig ist. Beides würde nicht funktionieren, sondern es ist immer ein Verhältnis von beiden. Es gibt auch niemanden, der einfach nur isoliert ist oder immer nur mit anderen irgendwas macht, sondern aber genau die Frage, wie sozusagen die Verhältnisse konkret aussehen, ist ja eine ganz wichtige. Und bezogen auf die prekäre Forschung haben die Ansätze, für die ich jetzt auch so ein bisschen stehe, genau das Gegenteil gemacht dessen, was du gesagt hast, nämlich wahrscheinlich in deinem Sinne gezeigt, wie die Einzelnen handlungsfähig sind in diesen Prozessen und ein bisschen gegen auch diese ganzen, wie ich finde, hervorragenden Analysen von Bacon, von Castells und so weiter, die immer mit einem sehr großen Blick von oben sozusagen die Desintegrationsprozesse beschreiben, sozusagen wie die Einzelnen dann von den Strukturen sozusagen zermalmt werden und damit aber auch ein Stück weit eine Entsubjektivierung mittransportieren dieser Leute, ne? Und mittlerweile gibt es nicht so wenig Forschung, die eben genau versucht zu zeigen, wie aktiv Prekäre in den Verhältnissen sind, wie sie selber mitstricken an diesen Verhältnissen, versuchen damit klarzukommen, aber auch immer oder sehr oft in so einer reaktiven Form, also wie reagieren die Individuen auf die Verhältnisse und nicht sozusagen, wie bauen sie sich ein, verändern die Verhältnisse, bauen sie selbst zusammen, was dann oft in so Typologisierung von Prekären oder sowas führt, bei, wie gesagt, auch Analysen, die ich sehr schätze, von Klaus Dero oder anderen. Und auch wenn Sie dann beschreiben können, wie aktiv, zum Teil überaktiv, wie das auch in der Schöpfung und so weiter übergeht, auch diese Analysen schließen eigentlich aus, dass oder legen nahe, dass Prekäre sich organisieren können. Also nochmal eine andere Ebene, also die, wo ich dann schon meinen würde, das geht dann aber doch deutlich in Richtung verallgemeinerte Handlungsfähigkeit, wobei auch Organisierung natürlich ganz falsch laufen kann. Und es gibt wenig Analysen darüber, warum kommt es eigentlich immer wieder zu eruptiven Revolten, zu erratischen Bewegungszyklen, wo man auch gar nicht gesagt hat, dann organisieren die sich, dann bewegt sich ganz viel und dann bricht es wieder total ab. Und eben auch zur Organisierung, kleinen, großen, gewerkschaftlichen, nicht gewerkschaftlichen und anderen Organisierungen, die über die Zyklen hinweg eben auch Bestand haben in prekären Situationen, wie auch immer. Also offenbar Aktivitäten, die übers Reine so individuell versuchen, Überlebensstrategien zu bilden, hinausgehen immer wieder auch von denjenigen, von denen man es am wenigsten erwartet, weil die das ja angeblich nicht können, weil sie nicht die Qualifikationen haben, die Bildung, das Wissen und so weiter. Ich finde, sowas muss man viel stärker, und da gibt es wenig, sichtbar machen und dann auch analysieren konkret. Was sind die Bedingungen dieser Organisierung? Was sind die Bedingungen auch ihres Scheiterns immer wieder, ihre Beschränkungen? Und wie kann man das ein Stück aufbrechen? Und ich glaube, dass das Verlernen der eingeübten Praxen, die nicht mehr funktionieren, ist da ein sehr wichtiger Schritt, da was zu verändern im eigenen Erleben. Und da gebe ich völlig d'accord mit dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem Verlust der Utopien, was natürlich schwierig ist, wer bescheidener vielleicht Verlust von Perspektiven auch. Und allzu oft fallen diese Ebenen auseinander. Es gibt zwar vielleicht noch so Utopien oder Vorstellungen von, aber die haben fast gar nichts, sind nicht vermittelt mit den unmittelbaren Partikularinteressen. Und das funktioniert dann auch nicht. Sondern es geht darum, die konkret zu verbinden, die Perspektive mit dem, was ich jetzt sozusagen dringend brauche, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Und da ist eine wichtige Aufgabe, finde ich, auch für das Was-Tun von Intellektuellen, ist eine Zumutung, nämlich das Mittun an der Organisierung. Und zwar insbesondere in einem, was ganz dringend ist, einer vermittelnden, verbindenden Art und Weise. Davon gibt es nämlich ganz wenig. Ausgehend immer von diesen konkreten Partialinteressen, nicht nur von Einzelnen, sondern auch von Gruppen dann, vor dem Hintergrund natürlich unseres theoretischen, gesättigten Wissens, was auch durchaus inadäquat sein kann für diese konkreten Situationen, aber in einem wechselseitigen Prozess des Lernens diese Vermittlungsposition immer wieder einzuklagen, selbst mit einzunehmen und andere dazu zu befähigen, das auch zu tun, also damit diese Arbeitsteilung zwischen Intellektuellen und anderen auch verschwindet. Aber ich glaube, einen anderen Weg gibt es gar nicht. So, jetzt ist es an. Ich heiße Markus, komme aus Lüneburg und ich... Weiter weghalten, so? Ja? Gut. Ich wollte einmal was zur Gesellschaftstheorie sagen, weil das vielleicht auf einer Ebene und dann noch was zur Subjektwissenschaft. Bei Gesellschaftstheorie war die Frage für mich so ein Stück weit, welche Gesellschaftstheorie braucht Subjektwissenschaft? Also gibt es sozusagen bestimmte gesellschaftstheoretische Ansätze, die eher geeignet sind für Subjektwissenschaft und andere nicht? Und klar ist der Bezug auf marxistische Gesellschaftstheorie. Und du hast ja in deinem, Mario, in deinem Neoliberalismusbuch versucht, auch die Regulationstheorie stärker da drin die subjektiv handelnden Personen wieder mit reinzukriegen, stärker im Gegensatz zu anderen Tendenzen, die es in der Regulationstheorie gab. Aber ich glaube, dass man das noch nicht ganz geschafft hat, dass es immer noch zu einem Gegenübersetzen kommt von den Strukturen, die schon da sind. Das ist so ein bisschen das, was Christina am Anfang auch sagte, die Strukturen sind schon da und ich bin mit denen konfrontiert. Und das Spannende wäre, in den Vordergrund zu setzen, dass diese Strukturen immer schon menschlich geschaffene sind und sich nicht auf eine Ebene alleine der Macht des Kapitals oder des Handelns vom Neoliberalismus zu beschränken, sondern diesen selber schon als produziertes Verhältnis immer zu begreifen. Und da finde ich spannend, weiter zu denken, inwieweit man operaistische Traditionen stärker nutzen kann, von Forces of Labor, von Beverly Silver, die sozusagen diese tätige Seite von Klasse für die Kapitalismusentwicklung stärker reinbringen müsste, um auch diese Krise schon als menschlich mitproduzierte begreifen zu können. Das so als Idee, Anregung, habe ich auch noch keine genaue Antwort, aber ich glaube, dass es ganz elementar wichtig ist, also jetzt zum Beispiel die Bedeutung von Klassenkämpfen in China im Moment für den Verlauf der Krise, also sozusagen dieses subjektive Moment auf gesellschaftlicher Ebene einzubeziehen. Und das andere, die Frage nach Vermittlung von Utopien und konkreten Handeln, dass das wichtig wäre. Ich glaube, dass das keine Aufgabe von Subjektwissenschaft sein kann oder sollte, weil ich denke, dass es sozusagen, man setzt etwas äußerlich erst und vermittelt es wieder, wo ich denke, uns müsste es darum gehen, restriktive Handlungsfähigkeit zu überwinden. Und nur in dem Sinne macht es, glaube ich, auch Sinn, von restriktiver Handlungsfähigkeit zu reden und von verallgemeinerter, nämlich wenn man Prozesse erlebt, wo man restriktive Formen überwunden hat. Und also es ist so ein bisschen was, wenn man davon spricht, bestimmte Leute haben restriktive Handlungsfähigkeit, das geht so ein bisschen mehr in Richtung verallgemeinerter Handlungsfähigkeit, das kam bei Mario öfters drin vor. Dann legt das so eine Kategorisierung schon nahe. Also ich kann nur von vermuteter restriktiver Handlungsfähigkeit bei irgendwem sprechen. Also es ist so eine sprachliche Genauigkeit, die man braucht. Ich komme zum Schluss. Das wäre sozusagen anknüpfend an das, was Morus gesagt hatte, sozusagen diese Wichtigkeit von Praxisforschung tatsächlich, das nochmal zu bekräftigen und sozusagen nicht theoretisch was vermitteln, was sich äußerlich steht, sondern konkrete Transformationsstrategien aus der sozialen Praxis heraus zu entwickeln. Okay, danke. Ich weiß, dass es bitter ist, wenn man erst am Ende dran ist, aber trotzdem müssten die am Ende sich knapp halten, weil sonst alle Leute wild rauslaufen. Jetzt bist du dran. Ich habe noch zwei Fragen zu dem Habitus-Konzept. Einmal, welche Rolle dabei Bewusstsein spielt. Du hast gesagt, dass man sich nicht allen Sachen bewusst ist, die damit zusammenhängen, aber inwieweit ist das gerade für die Veränderung wichtig oder überhaupt möglich? Und das andere ist, als du über die Veränderungen geredet hast von Habitus, hast du gesagt, dass das irgendwie in besonders kritischen Situationen leichter geht, dass es so eine Art Zurückgeworfenheit ist, dass es da einen kreativen Moment gibt. Das alles hörte sich für mich relativ zufällig, fast schon schicksalhaft an. War das so gemeint oder war das anders gemeint? Okay, machen wir jetzt mal. Also, bei Bourdieu kann man nicht gegeneinander setzen Bewusstsein und Habitus, sondern also für ihn ist der praktische Sinn die Form, in der Individuen unmittelbar agieren. Und also sozusagen, da gehen immer natürlich also Formen von Erkenntnissen ein, die wir in der Schule vermittelt bekommen und so weiter und so weiter, die also sozusagen, die wir als Erkenntnisse, die an Bewusstsein gebunden sind, sozusagen klassifizieren würden. Aber sein Hauptargument ist, wir haben also sozusagen, wir agieren mit unserem Habitus und das ist ein einverleibtes, ein körperliches Wissen. Und natürlich setzen wir dann auch also sozusagen rationale Erkenntnisse mit ein, aber wir setzen das ein, indem wir uns körperlich in einem strukturierten, sozialen, gebauten und so weiter Raum bewegen und das ist vor allen Dingen diese körperlich angemessene Reagieren, ohne dass wir darüber groß nachdenken, warum wir so und nicht anders reagieren. Also insofern sozusagen sind das nicht gegensätzliche Momente, sondern man müsste hier also stärker betonen, dass das also, oder wovon er sich abgrenzt, ist eine Vorstellung von Subjekt, die sozusagen den Kopf vom Körper trennt, ja, und also darauf geht, also wenn wir Kenntnisse vermittelt bekommen, dann handeln wir entsprechend dieser Erkenntnisse und er sagt, also es sind Erkenntnisse, die durch unseren Körper durchgegangen sind, die sind einverleibt und das ist eine andere Dimension. Und zum anderen mit dem Schicksalshaften, also das ist ja auch etwas, was Bourdieu immer so ein Stück weit unterstellt wird, dass er also, nachdem er nun erklärt hat, dass also der Habitus etwas Eigenständiges ist, aber gleichzeitig eine Geschichte hat, also dass dann also und dass es da diese wundersame Übereinstimmung gibt, dass dann also nur herauskommt eine schlichte Reproduktion und eigentlich eine Veränderung gar nicht möglich ist oder es kommt dann wie ein Schicksal überein oder so, sondern also worauf er verweist ist, dass also natürlich in der Vielzahl unserer Handlungen, also ich meine, diese Gesellschaft wird tagtäglich durch Millionen individueller Handlungen reproduziert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir sozusagen die Strukturen dieser Gesellschaft, indem wir etwas ganz praktisch tun, eben wieder mit reproduzieren. Das meint er eben sozusagen mit diesem quasi automatischen, wo also ja, das also tagtäglich reproduziert wird, aber das ist eben nicht etwas, was immer eins zu eins passiert, also gerade sozusagen in der Verschwommenheit, in der Logik also des Habitus, eben sich auf verschiedene Situationen, die ja niemals die gleichen sind, sich einstellen zu können, ergibt sich eben auch eine Vielzahl von alltäglichen Handlungen, die eben nicht gleich sind. Wir reproduzieren zwar in der Tendenz diese Gesellschaft, aber das ist keine eins zu eins Reproduktion. Da gibt es jeden Tag eine Vielzahl von Abweichungen, sozusagen von dem, was als Norm gesetzt wird und so weiter und so weiter, und dennoch also reproduziert sich das im Wesentlichen. Und worauf Bourdieu verweist, ist eigentlich, dass also mit dem, was ich da zitiert habe, also insofern ist der Habitus immer schon etwas ganz Aktives, also immer ein Bewegungsmoment, wo man sich aktiv an das immer anpassen muss, was also womit man tagtäglich konfrontiert ist. Aber er hat ja auch gesagt, also dass die Klassifikation einmal einverleibt und quasi zu Körper geworden, also wir empfinden körperlich die Differenz etwa zwischen Mann und Frau und unser Empfinden und so weiter und so weiter, obwohl wir das eben also als Konstrukte einverleibt haben, ist das eben auch nicht durch Aufklärung und so weiter einfach aufzubrechen und abzuschaffen. Insofern also sagt er, ist es eben dieser Widerspruch, dass auf der einen Seite eine Veränderung nur möglich ist, indem wir durch eine symbolische Revolution quasi unsere Denkweisen, die Sicht auf die Welt verändern, dass das aber sozusagen gleichzeitig, wenn wir darüber diskutieren, da könnte man etwa die Frauenbewegung nehmen, da ist ja über alles Mögliche diskutiert worden und also wir haben da Einsichten in die historische Gewordenheit unserer Rolle und trotzdem können wir feststellen, körperlich, also in unserem Habitus, wie wir uns bewegen und so weiter, tagtäglich reproduzieren wir auch bestimmte Konstrukte von Weiblichkeit, wie sich eine Frau bewegt, wie sie sitzt, wie sie steht und so weiter und so weiter. Und das kriegen wir nicht einfach durch Reden raus. Das kann nur durch ein Training, wie er sagt, sozusagen in, wo veränderte Bedingungen und andere Sichtweisen zusammenkommen. Und deshalb sind für ihn krisenhafte Zustände, eben wie jetzt, wo etwa auf dem Arbeitsmarkt das nicht mehr also sozusagen die Norm ist, dass man eine Berufsausbildung macht, dann tritt man in einen Betrieb ein und dann bleibt man möglicherweise sein ganzes Leben lang als Facharbeiter in diesem Betrieb, sondern also, dass diese bisherigen, scheinbar sicheren Dinge aufbrechen, unsicher werden, also in einen krisenhaften Zustand geraten, dass dies auch besonders günstige Bedingungen dafür da sind, dass Menschen, eben weil sie die Erfahrung machen, dass ihre Habitus mit den veränderten Bedingungen eben nicht mehr oder nur noch partiell übereinstimmen, auch eher in der Lage sind oder auch dazu gedrängt werden, wenn man so will, sozusagen mittels der Ressourcen ihres Habitus Bedingungen aufzusuchen und dann eben auch, wenn man so will, zu schaffen, die also sozusagen ja, ihnen entsprechen. Also da kommt auch wieder das aktive Moment rein, aber er sagt eben, das geht nicht nur einfach durch Aufklärung, sondern die Verhältnisse müssen selbst auch schon in einem Zustand von Krisenhaftigkeit sein, damit eben sozusagen im Zusammentreffen von beiden tatsächlich etwas Neues entstehen kann. Okay, danke. Es gibt jetzt noch zwei Wortmeldungen, ihr müsst wirklich knapp sein, sonst hat das keinen Sinn. Also nur noch eine, Jochen. Das Schlusswort wollte ich nicht halten. Wunderbar. Also das eine, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass wir von dem Zirkel, den der Mario aufgemacht hat, die Entwicklung des Systems als krisenhaft, große, kleine Krisen, wieder zu der Forderung gelangt sind, diese Krisen solidarisch bewältigen zu müssen, aber keine Perspektiven dazu haben. Ich glaube, dass man sich vor Augen führen muss, dass das, was wir hier veranstalten, zum Beispiel eine Perspektive ist. Ganz konkret. also eine Ferienuni zu machen, über ein Jahr lang dran zu arbeiten, Leute kommen aus verschiedenen Ländern und Städten zusammen, ist ja schon mal was. Das andere ist, eine Utopie in Echtzeit, die gebraucht wird für praktische Prozesse, kann ja stattfinden, auch wenn wir den Kapitalismus nicht morgen abschaffen können. Soll heißen, wenn Interessierte sich zusammenfinden, um ihre Praxen und Probleme oder Praxen, die nach vorne verlängert werden, obwohl sie nicht mehr funktionieren, zu reflektieren, werden damit Räume geschaffen, die neue Freiheiten ermöglichen. Die waren vorher nicht da. Ich finde, man sollte das nicht so runterspiegeln. Es muss einen Vermittlungszusammenhang geben zwischen diesen beiden. Und das geht immer ein bisschen in der Alternative unter, wie krisenhaft das ist und dass es nicht ausreichend Solidarität gibt. Das ist mir wichtig noch anzumerken. Ganz zum Schluss nochmal wichtig anzumerken, restriktive, verallgemeinerte Handlungsfähigkeit scheint ein Scheißbegriff zu sein, weil er einfach ständig und immer missverstanden wird. Und alles reden dagegen an, es ist ein analytisches Konzept, ein Verhältnisbegriff, reicht nicht aus, es wird irgendwie nicht gehen. Leider ist es so grundgelegt worden, vielleicht kann man ja noch eins anfügen, subjektwissenschaftliche Forschung hat da nicht stattzufinden, wo Leute für sich kein Problem formulieren oder ich mit diesen Leuten kein Problem ausmachen kann. Auch das kann mitunter kooperativ ausgehandelt werden. Was denn das Problem daran ist, wenn ein Vater sein Kind schlägt, damit kein Problem hat, aber andere doch. Ich finde, das ist, also mit dieser Handlungsfähigkeit, das ist leider ja, Schicksal. Ich versuche mal zu antworten auf ein paar, die gesagt, das war ja schon fast ein Schlusswort. Wobei ich finde, wenn man sozusagen vom Konkreten ausgeht, verbindend all diese vielen Interessen, dann kommt man schon auch zu großen Entwürfen. Da muss man nicht nur so bescheiden sein, dass man die Ferienuni schon als das, die Perspektive, sicher auch eine wichtige. Ich glaube, es braucht tatsächlich auch größer weitergehender Perspektiven. Das war jetzt hier aber nicht der Ort, sozusagen über politische Projekte oder sowas zu reden. Dafür braucht man extra nochmal viel Zeit. Würde ich auch gerne bei einer anderen Gelegenheit machen. Daran arbeite ich nämlich unter anderem. Da war aber die Frage nach, welche Gesellschaftstheorie braucht Subjekttheorie? Also ich meine, ich kann hier immer nur für die Gesellschaftstheorie reden, für die ich stehe. Keine Ahnung, wie das bei den Systemtheorien ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ich würde sagen, jede Gesellschaftstheorie braucht Subjekttheorie, weil das natürlich Teil der Gesellschaft ist. Und nie ist sie ausreichend. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Integration zwischen Gesellschaftstheorie und Subjekttheorie natürlich noch nicht ausreichend gewährleistet ist. Ja, habe ich vorhin auch darauf hingewiesen, dass das viel stärker geleistet werden muss. Aber mein Gott, ja, wir sind da auf einem guten Weg. Es gibt da auch keine wirklich fertige Krisentheorie oder andere Gesellschaftstheorien. Also diese Vorstellung, dass das fertig ist, hat viel damit zu tun, was Moritz vorhin gesagt hat, im konkreten Prozess, wie gesellschaftliche Theorie sich dann in der Praxis auch erweisen muss, als ist sie ein Instrument dafür, die Verhältnisse und die Bewegungen, die Aktivität besser zu verstehen oder nicht. Das ist letztlich der Praxistest. Und ein letztes Wort zur restriktiver verallgemeinerter Handlungsfähigkeit. Ja, ich glaube, dadurch, dass wir setzen, dass jedes Individuum und auch man kann es für Gruppen oder gar Klassen auch so sehen, immer beides tut, immer anpassend und widerständig, immer einzeln oder vereinzelt und immer mit anderen zusammen. Ich glaube, dieser Ansatz schon im Herangehen wesentlich sensibler als viele andere theoretischen Ansätze. Aber ohne Unterscheidungen geht es auch nicht. Also dann können wir nicht mehr sprechen. Und ich glaube, wenn wir sensibel bleiben für diese Schwierigkeit, dass wir eben nicht Kategorisierungen im Sinne von Einordnungen üben wollen, aber auch nicht vor allzu viel Angst vor Kritik an bestimmten Handlungsmodi auch, die man benennen können muss. Dafür braucht man Begriffe. Da kann man nicht mit dem Relativismus hingehen und alle sind doch irgendwie aktiv und das ist alles immer gleich gut. Nee, da muss man sozusagen ein Maß, eine Begriffe entwickeln, vor denen man erstmal sich selbst sozusagen sagt, so bewerte ich das. Das heißt ja noch nicht, dass es richtig ist. Dann kriegt man in den Streit, welche Kategorien und Begriffe besser sind. Aber sozusagen diesen Relativismus, der dann oft daherkommt im Sinne eines PC, also da kommen wir sozusagen in die Handlungsunfähigkeit dann doch rein. So, ich muss bis Mitte November noch 3 Aufsätze schreiben, dann habe ich Zeit. Und dann schreibe ich vielleicht einen, der den Titel hat, warum restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit Scheißbegriffe sind. Oder zumindest Begriffe sind, die einen Scheißnamen haben. weil sie nämlich geschichtsphilosophisch konnotiert sind und dass man das loswerden muss und dass man das, was man vernünftig macht, auch vernünftig benennen soll. Das schreibe ich dann vielleicht. Und ansonsten liebe ich dir vorher zu lesen, Jochen. Dann wollte ich nur noch im Sinne sozusagen sinnifitaler Bedürfnisbefriedigung guten Appetit wünschen. Okay, ich danke euch herzlich für eure Diskussionsbeiträge und dem Podium natürlich.